Jemand, der gewissermaßen total berüchtigt dafür ist, absolut präzise Ansagen immer zu machen, tut es mir jetzt ein bisschen leid, nicht genau sagen zu können, ob jetzt die Band oder die 4-Track-CD hier Summer of Love heißt. Auf jeden Fall hieß der Song Summer of Love. Die Band selber heißt irgendwie japanisch und versteckt wahrscheinlich ihren Namen hinter unentzifferbaren japanischen Schriftzeichen. Mein Diversmann, der mir diese Platte freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat, hat aber gesagt, dass die im Moment gerade auf Platz 1 der japanischen Punk-Hit-Parade liegen und dann eben so eine bezaubernde weibliche Stimme, da dachte ich, doch da kann man doch heute die Frauentagssendung Nummer 2 wunderbar mit eröffnen. Aus der, nimmt es nicht ernst, der Langfeld. Kuttner macht eine Frauensendung und will nur über Männer reden oder macht Mutti-Musik. Mutti-Musik wird gleich wieder zu hören sein. Also ich hätte den Kuttner für schlau, der kapiert überhaupt nichts in der Frage. Von daher, also, naja, Mann, da ist man schon in seinem Ehrgeiz zu kränkt. Aber ich will mir nicht anmerken lassen, von daher dachte ich, dann machen wir heute mal eine Frauen-Female-Voice-Sendung Part 2. Und nähern uns mal ganz, von anderer Vorwurf war eben auch immer, der legt sich nicht fest. Ja, soll ich sagen, er ist Feminist oder was? Als Mann kann man doch nur heucheln, wenn man sich jetzt für die Belange der Frauen stark macht. Nähern wir uns jetzt mal unter dieser Telefonnummer hier. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Oh Mann, tut mir leid, das klingt natürlich auch wieder total Mutti-mäßig. Da machen wir mal jetzt hier für ein bisschen härter. Wenn Sie glauben, genau, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige Sachen nicht Hinweise geben können, so wenden sich bitte an die Telefonnummer. So, Frauen der Welt, jetzt hört mal zu hier. Vorwahl 0331 für Potsdam 70 97 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Und nähern uns mal ganz vorsichtig der Frage, ob es überhaupt Sinn macht, quasi Frauen in der Sendung nur mit Frauen zu bestreiten. Ich finde total supi. Aber was ich finde, ist ja auch relativ egal. Ihr könnt jetzt aber das finde ich, sollten Frauen machen. Sagen, ja, ist spitze, ist 1A, ist eine super Idee. Oder eben sagen, nee, kompletter Schwachsinn. Je nachdem, wer da die Mehrheit hat. Oder je nachdem, wie so quasi um meine Dings da Laune bestellt ist. Machen wir dann trotzdem oder eben nicht. Und wenn jetzt aber, naja, man sieht, ich quatsch hier mal so viel. Hallo? Hallo? Ja, du bist doch keine Frau. Mensch, jetzt sollten wir hier wieder Mädels anrufen. Ach Mann, du hör doch mal auf, hallo? Ja, hallo? Ja, Mensch, ist das deprimierend, oder? So, jetzt finde ich, sollten mal wirklich definitiv nur Frauen zu Worte kommen, die ja dann auch in heftigen Diskussionen bei mir im Forum, www.kuttner.de, da Forum, sich darüber beschweren, dass sie tendenziell eher nicht zu Worte kommen. Hallo, wer bist denn du? Hallo? Ja, wer bist denn du? Ja, ich bin Charlie. Wer, Charlie? Ja? Ja, Charlie. Ja, und Kathi ist auch hier. Und Kathi ist auch da. Ja, wir sind beides Frauen. Ja, merke ich. Na, sagen wir Mädchen, wa? Ja. Aha. So, okay, jetzt. Ich wollte nur sagen, dass es echt cool ist hier, dass wir auch mal Frauen anrufen sollen. Na, nicht mal auch mal, sondern die ganze Sendung sollen permanent eigentlich nur Frauen anrufen. Ja, das ist gut. Außer, sagen wir mal, ab Mitternacht. Ab Mitternacht würde ich wieder mal ein paar Freikarten verlosen für den Videoschnipselvortrag, der am Donnerstag. Wie bitte? Naja, da dürfen sich dann nur Männer bewerben. Aber die kommen ja quasi nicht on air, sondern die sind ja dann, dürfen ja nur ihren Namen sagen und dann gewissermaßen am Donnerstag 21 Uhr in der Volksbühne auf der Matte stehen. Und ja, und kommen dann quasi haben die nicht so viel zu tun, kostenlos rein. Also insofern würde jetzt die Sendung nicht zerstören. So, ja, okay, gut. So, du hältst es jetzt aber, sagen wir mal, für total begrüßenswert, eine Sendung, in der nur Frauen reden dürfen. Also gewissermaßen Überschrift Girls Talk. Nö, ich finde eigentlich ganz gut, wenn alle anrufen können und alle. Achso, naja, alle können ja sonst immer anrufen. Ja, okay, aber die Frauen fühlen sich vielleicht so ein bisschen unterdrückt, weil du ja immer so tolle Sachen so erzählst. Ja, ich erzähle, ich würde mich ja total zurückhalten. Wieso fühlen die sich unterdrückt? Ja, keine Ahnung, über diese. Ja, keine Ahnung. Diese frauenfeindlichen Witze. Von wem denn? Von mir doch nicht! Nee, nee. Gut. Also, tut mir leid, dass ich dich jetzt quasi angebrüllt habe, aber. Nein, das geht ist wirklich nicht schlimm. Ich bin nun mal ein Kind. Ich kann sowas verkraften. Was? Ich kann sowas verkraften. Super. Charlie, wie alt bist du denn eigentlich? 15. Ja. So, du sag mal, eben sagst du noch total cool, dürfen nur Frauen anrufen, und dann sagst du, ach nee, sollen mal alle anrufen? Nee. Und dann sagst du aber auch, wenn alle anrufen, rufen Frauen ja nicht an? Warte nur. Du hast mich falsch verstanden. Gut, Charlie, jetzt mal richtig. Hosen runter, wie wir unter Männern sagen würden, und mal die Karten auf den Tisch praktisch. Okay. So, wie soll das jetzt hier heute weitergehen? Also ich finde es gut, wenn Frauen anrufen, aber ich finde es auch okay, wenn mal ein Mann anruft. Ja, ich denke nicht, dass nur Frauen anrufen. Mann, die Männer quatschen doch das ganze Jahr lang hier die Sendung voll. Ja, dann ich dachte, man muss doch vielleicht erstmal üben, heute nur Frauen. Letzte Woche war ja praktisch nur Frauen anrufen. Dann würde, dachte ich mir, heute auch nur Frauen anrufen. Nächste Woche. Das ist wahrscheinlich geil, oder? Nächste Woche, nö. Nächste Woche, nee, anstrengend. Nächste Woche nur Frauen anrufen und übernächste Woche da zwei Männer. Da war wieder ein frauenfeindlicher. Was denn? Ding da. Wieso denn? Bemerkung. Wieso war das frauenfeindlich? Anstrengend. Wenn nur Frauen anrufen? Ja. Naja, weil man dann sich immer, weil man dann nicht eben so Backpfeifen austeilen kann. Bei Männern ist das leichter. Ey, Mann, kannst du mit der Frau nicht machen. Also, Mann, da musst du doch irgendwie aufstehen, ey, willst du dich nicht erstmal setzen, Tür aufmachen und so. Als Gentleman, genau. Ja. Yeah. So, warte mal, wir wollen mal kicken, ob hier gleich zum Beispiel noch eine andere Frau, weil sie sich ja, sagen wir mal, so kollektiv auch besser erörtert. Hallo, bist du eine andere Frau? Ja. Mensch, bist du überhaupt ja keine andere Frau? Siehst du, das sind Männer, oder? Da, die Ansage, dass man heute nur Frauen, halten die am Kopf nicht aus. Hallo? Ja, hallo? Ja, hallo, du bist doch eher unweiblich. Ja, das stimmt allerdings. Ja, da hast du ganz schlechte Karten jetzt. Nee, Kuttner, bitte. Da hast du total schlechte Karten, weil jetzt nur Frauen anrufen sollen. Nee, das ist Diskriminierung der Männer. Siehste, jetzt hör dir das mal an, Charlie, was sagst du denn dazu? Ja, kann man doch nur verzweifeln und sagen, nö, weiter sollen nur Frauen anrufen, oder? Naja, ich weiß nicht, das ist ja schon Diskriminierung, wenn man einfach jemanden ausschließt. Aber eigentlich finde ich. Naja, aber andererseits schließen sich doch, werden doch Frauen indirekt dadurch ausgeschlossen, dass Männer die Leitung immer voll machen, zum Beispiel. Und da muss man doch gegensteuern. Jetzt gewissermaßen, denn sicher, vielleicht vernichtet es Arbeitsplätze, weiß ich auch nicht. Aber Antidiskriminierungsgesetz. Jetzt hier im Radio. Ja. Du kannst, also ich meine, du kannst dich ja jetzt mal versuchshalber mal mit dem jungen Mann hier kurz unterhalten. Und du wirst sehen, du wirst enttäuscht sein. Okay. So, junger Mann. Ja. Hallo? Ja? Ja, merkst du schon ein Spitzengespräch oder passiert da überhaupt nichts? Ja, stimmt. Nicht? Vielleicht sollte er mal so gentleman-like irgendwas Nettes sagen oder so. Zum Anfang. Ah, da schleimt er doch bloß rum. Sag halt. Ja, was soll ich sagen? Ich bin der Felix. Oh. Oh, krass. Will man das hören? Oh, krass. Krassomat, oder? Philipp? Krassomat, oder? Ja, ich so intelligent und so kreativ und so. Mann, ja, Felix. Sagen wir viele, Mann, Felix, jetzt sieht das wieder total scheiße aus. Felix. Ach, scheiße, ich hab Philipp. Entschuldigung. Nee, Felix. Jetzt sieht es total, irgendwie total schlechtes Licht auf die männliche schlecht fällt jetzt wieder. Hallo? Felix? Ja? Wir machen mal vorsichtshalber Schluss. Ach komm, Kuttner. Na Mensch, du wirst doch mal, sag mal, du wirst es doch mal, außerdem ist es doch auch toll. Du hast Radio, ey, und total nette, nur Frauenstimmen. Ist doch spitze. Ja, eigentlich schon, aber oder? Etwas mehr Frauen anrufen. Naja, machen doch. Naja, aber wenn ja, du anrufst, dann... Ja, nicht so viele Frauen immer an. Wieso denn? Da ist doch schon wieder die Leitung besetzt, weil du anrufst. Ja, gut. Ja, siehst du. Sag mal, ruf dir an, um sich darüber zu beschweren, dass Frauen nicht anrufen, was unter anderem damit zusammenhängt, dass er anruft. Felix, Felix. Ja, ja. Gott, was bin ich enttäuscht jetzt von dir. Ja, tut mir leid, Kuttner. Ja, tschüss, Felix. Genau, jetzt wollen wir mal schön. So, Charlie, wir machen mal weiter. Du wirst enttäuscht sein, dass jetzt wahrscheinlich in allen Leitungen sind jetzt wieder Kerle drin. Das wäre aber sehr enttäuschend. Das wäre enttäuschend, oder? Wir machen mal den Test. Hallo? Ja, okay. Hallo? Siehst du, Felix, bist Charlie, bist du enttäuscht, oder? Ja, sehr enttäuscht. Ja, damit wollen wir da jetzt nichts zu tun haben, oder? Nee. Dass sich Männer jetzt mal nicht mal 10 Minuten wenigstens den Anstand wahren können, zurückhalten und der Frau quasi den telefonischen Platz anbieten, oder? Ja, ich finde das. Da muss man jetzt, glaube ich, gar nicht über so einen Generalfeminismus reden, sondern muss einfach mal sagen, das ist doch schrecklich. Ja, wer ist denn da noch? So, junger Mann, wie heißt denn überhaupt? Ja, der Benjamin. Benjamin, wir sind alle sehr, sehr, sehr, sehr, sehr enttäuscht von dir, Benjamin. Warum denn jetzt? Die Charlie, total enttäuscht. Die Kathi, sehr, sehr enttäuscht. Und auch der liebe Onkel Kuttner, total enttäuscht. Ja, darf ich und ganz, sagen, ganz traurig. Warum? Ja, ich habe nämlich kein Radio an und habe einfach mal gutes Glückes angerufen. Das ist eine auf den ersten Blick intelligent erscheinende Ausrede. Was? Dass du kein Radio hast und du Glück angerufen. Ansonsten ich hör alles über Livestream und der Fritz-Livestream ist leider relativ schlecht geworden, weil er fast nie funktioniert. Jetzt nöl hier nicht rum. Auf jeden Fall, lieber Freund, ist das heute eine Sendung, in der eigentlich nur Frauen anrufen sollen. Verstehst du? Und du merkst schon, dass du irgendwie damit einen ungünstigen Eindruck hinterlässt. Also ebenso, genau, ja. Ebenso ein Vordrängler, Macho, Macher, Macker-Eindruck. Bist du vielleicht nicht? Ja, ey, sag mal, aber auch die Telefonleitung ist irgendwie relativ schlecht, wa? Die ist ja fast so schlecht wie der Livestream. Genau, wir machen mal Schluss. Ja, siehst du, ich meine, klar, Charlie, hast du recht, hin und wieder reizen sie zum Lachen, die Männer. Ja, aber auf die Dauer wird man doch verrückt. Du nicht? Ja, vielleicht sollte man so, ist da nicht manchmal dieser Einbeinige? Ich sag. Der das dann irgendwie so regeln kann, dass so 50% Frauen und 50% Männer sind. Und dann kann man es immer abwechselnd machen und dann kommt immer was zum Lachen und was Intelligentes. Ist doch schön. Welche Einbeinige? Ja, keine Ahnung, das sagen doch immer die anderen Moderatoren, dass der Einbeinige da sitzt und die Anrufe entgegennimmt. Ja, sag ich nicht. Hier sind doch, ja, hier ist kein Einbeinige. Ach, nie? Oh, das zerstört mein Weltbild. Ja, manchmal schon, aber heute ist jetzt hier kein Einbeinjahr. Ja, dann muss man halt einen neuen anschaffen. Also, oder meinst du, dass ich einbeinig bin praktisch? Nee. Nee. So, wir wollen mal jetzt, ich würde noch mal ganz nachdrücklich sagen, dass jetzt praktisch mal nur Frauen anrufen sollen. Oder? Ja. Oder sag du das doch mal. Okay, dann, hallo, alle Frauen, ruft mal an. Nee, nicht alle Frauen, ruft mal an, sondern alles, was jetzt an Kerlen in der Leitung ist, soll schleunigst auflegen. Okay, alles, was jetzt an Kerlen in der Leitung ist, soll schleunigst auflegen. Ja, das hast du jetzt einerseits ein bisschen befehlsmäßig. Du könntest es nochmal richtig charmant bitte, als Bitte in der formulieren. Leitung, könntet ihr bitte auflegen? Einfach mal auflegen. Wäre sehr genau. Schön. Ja? Und jetzt? Und dafür sollen gewissermaßen Frauen anrufen. Und bitte, liebe Frauen, ihr seid so intelligent, ruft doch einfach mal an. Ja, na, vor allen Dingen sollen jetzt die Männer müssten, also das Problem ist die mangelnde Intelligenz der Männer, die natürlich nicht auflegen. Hier, liebe Frauen, ist die Telefonnummer. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Ach, Rindo, ist das wieder anstrengend. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Charlie, was tippst denn du jetzt? Ich drücke jetzt hier irgendeine Leitung. Mann oder Frau, was denkst denn du? Ich hoffe Frau. Ja, hoffen auch, aber was schätzen du? Du schätzt Frau, also du bist optimistisch. Doch, ich glaub an die Frau. Du bist echt total optimistisch. Hallo, wer ist denn da? Hallo, hier ist Katrin. Echt? Cool, ja. Bist du wirklich... Nee, das ist deine verstellte Stimme, oder? Was soll denn das jetzt? Merkst du? Nein, das ist... Charlie, hast du gemerkt, das ist eine verstellte Stimme? Nein. Natürlich, hör doch mal hin. Kam in mein Ehemann Benny zu mir, der meinte, heute ruft mein Kuttner nur Frauen an. Schatz, ruf doch mal an. Verstellt? Charlie. Ja? Na jetzt, du sag doch mal. Jetzt stell mal eine Frage, die nur eine Frau beantworten kann. Oh. Ich weiß nicht. Das ist auch schwer, wa? Ja, das ist wirklich sehr schwer. Ja, ich würde mal sagen, hier die angebliche Katrin ist keine. Katrin? Doch, ich kann ja mal eine Frage stellen, die nur eine Frau beantworten kann. Mach mal. Welche Binde ist unangenehmer, mit Flügeln oder ohne Flügel? Siehste, nur es war ein Kerl. Charlie, war einer. Ja, den sind wir jetzt losgeworden. Ja, aber ich sag dir, auch der Nächste. Hallo? Das ist ja so mies, ich bin die einzige Frau. Ist das... Naja, weil die Männer die Leitung blockieren. Siehst du denn Aues? Ja, siehst du, genau. Ja, dann nimm doch alle ran und schmeiß sie wieder raus. Ja, mach ich ja jetzt auch. Ja, hallo, Kutner. Siehst du, genau deswegen sage ich, man ist ja, du hast jetzt eine Ansage gemacht, du hast die beten höfliche Bitte formuliert, wir haben nochmal die Telefonnummer durchgesagt. Und was ist, die Kerle machen sich breit? Mit ihrem Hinterteil vor allem natürlich. Richtig arschbreit. Ist doch schrecklich, oder? Ja, natürlich. Das Charlie, und von daher ist es doch notwendig, mal eine ein paar Mal nur Sendung zu machen, wo nur Frauen was sagen dürfen, ja, oder? Ja, aber dann fühlen sich die anderen so ausgeschlossen, die Männer. Ja, findest du das schlecht, wenn Männer mal ausgeschlossen sich fühlen? Ich finde es gut. Ach, doch die... Feministin oder Feminist eher. Ja, ja. Naja, nein, er ist Feminist, ist natürlich schon ein bisschen tendenziell, lappt so ins Blödsinn, ja. Ja, das ist sehr blödsinnig. Ja, ist extrem blödsinnig, genau. Nein, ist nicht so. Nee, das ist bloß... Vielleicht bist du doch eine Frau. Vielleicht bin ich ein Stück weit ohne Frau, genau. Wer weiß. Nein, ich find's bloß so ungerecht, weil ich ja jetzt nicht nur die Sendung mache, sondern die Sendung ja auch beobachte und denke, 95% oder 80% oder 90% der Anrufer, Männer. Die Leitungen sind ja, voll, aber Männer. Einfach mal ein Thema machen, was die Frauen mehr interessiert. Oder ich weiß nicht, halt irgendwie auch so ein bisschen selbst. Nein, das ist unabhängig davon. Nee, wieso? Ich verspreche dir, ich mache eine Sendung über die psychologischen Probleme, die man hat, wenn man menstruiert. Ja, echt, so einen menstruationspsychologischen Ratgeber, Erfahrungsaustausch. Mhm. Ein menstruationspsychologischen Erfahrungsaustausch, und ich sag dir, da rufen nur Männer an. Sicher? Ja, nicht nur, da rufen wahrscheinlich auch Frauen an, aber ja, da rufen sofort Männer, bam, auf Telefon, bam, alle Leitungen voll. Und dann ruft man eine Frau an, besetzt, ach na denn nicht, schade, es sind ja schon voll alle Leitungen. Und da muss man mal einen Riegel vorschieben. Da muss man mal die Zaunlatte erheben und sagen, lieber Freund, oder? Ja, dann guck doch nochmal durch. Ich meine, irgendeine Frau wird schon dabei. Ja, wir machen mal. Hallo? Ja, hi. Hallo, wer bist denn du? Ich bin Husky. Husky? Ja, also, ja. Husky, ja, du scheinst mir relativ weiblich zu sein. Ja, ich warte hier schon eine Weile und ich freue mich echt total, gerade hier durchgekommen zu sein. Ja, tut mir leid. Aber du hast ja gemerkt, die Kerle haben die Leitung wieder blockiert. Ja, absolut ätzend, oder? Ist doch schrecklich. Furchtbar. Da möchte man doch, da muss man doch verzweifeln. Da muss man doch quasi wahnsinnig werden. Ja, Männer. So, jetzt hat ja Charlie gesagt, ja, dann mach doch mal eine Frau in eine Sendung mit einem Thema, was nur Frauen interessiert. Ja, ich habe das Thema noch nicht so wirklich mitbekommen. Ja, ich auch nicht. Wir haben jetzt irgendwie noch die... Ach, wir haben kein Thema. Naja, noch nicht. Das ist ja schlecht. Ansonsten, ist nicht so schlecht. Es gibt nur die eine klare Ansage. Ja. Und die lautet, heute dürfen nur Frauen anrufen. Na, Ist das schon mal gut, oder? Ja, das ist... Oder ist es schrecklich? Oder ist es macho-mäßig von dir? Ich finde es echt toll, weil normalerweise, wenn man bei dir halt Sendung hört, oder generell Sendung hört, jetzt hier Blue Moon, echt fast nur Männer. Immer Kerle bis zum Abwinken, oder? Ja. Und wenn man sagt, wenn man auf die Straße geht, also ich meine, da rennen ja viele Männer rum, aber man sieht ja so ja irgendwie auch Frauen. Und dann macht man das Radio an und dann hört man da nur Kerle. Naja, wahrscheinlich. Bis hin zu mir, ich ja auch. Wo ich schon denke, Mensch, mal hin und wieder eine Geschlechtsoperation, alle zwei Sendungen weiblich und dann wieder mal zwei männlich und dann wieder zwei weiblich. Nicht verkehrt. So, was wäre denn jetzt, wie alt bist du, Husky? Ich bin 15. 15? Ach, auch, cool, hallo. Mensch, oh, Maya. Ja, super. Ich hab eine Idee für ein Thema, also. Nein, sag mal, wo du denkst, das müsste jetzt gewissermaßen. Ich finde ja Frauen helfen, Frauen fände ich eigentlich gut. Aber ich weiß jetzt nicht, wobei. Na, ich hab's in letzter Zeit gehabt, dass mir aufgefallen ist, an meiner Schule derzeit, dass wir ein paar Chauvinisten haben. So heißt ein paar Leute, die halt der Meinung sind, Frauen werden, die werden zu sehr bevorteiligt. Ja. Aber was will man da jetzt darüber reden? Ich meine, ob das jetzt rein theoretisch, aber man muss ja wieder Männer anrufen, ist ja scheiße. Ja, nee, hast du gut. Männer, Hast du meinen Mann getroffen? Ja, zwischen die Ohren. So, das ist irgendwie. Ach Mensch, jetzt komm ja gleich nach. Ich mach mal schnell eine Musik und dann reden wir weiter. Okay. Ja, Mädels, haltet da so lange aus? Also eine Musik und dann kommt dann Fritz Kurzinfo. Toll, das dauert ja voll lange. Was ist los? Das dauert nicht lange. Mann, das geht doch. Da könnt ihr doch noch mal ein bisschen Gedanken machen. Könnt ihr euch eigentlich so unterhalten? Ich zieh mal die Leitung runter und dann versucht euch mal zu unterhalten. So, jetzt sind die unten. Könnt ihr euch unterhalten? Ach so, naja, das können die. Könntet ihr euch unterhalten? Hallo? Ja, hi. Naja, jetzt nicht. Jetzt sind die Leitungen, jetzt sind die Regler oben. Ich mach die Regler runter und ihr müsst sofort versuchen, euch zu unterhalten. So, Regler sind jetzt unten. Und jetzt sofort unterhalten. Geht das? Nee, bis hier nicht. Naja, dann haben wir Pech gehabt. Das müssen wir jetzt erstmal so machen. Okay, und jetzt kommt eine schöne Mutti-Musik für euch. Ja. Gundula Blau, eine wunderbare Platte, Lieder einer Hausfrau. Genau, das will man da hören, wenn man eine Frauensendung macht, oder? Ja, darum ja, hört klar, man Fritz. Wieder im Herz stehen und genau. Wie war das einstmals schön, im Mondschein spazieren zu gehen? Man fühlte sich frei und froh und glaubte, es blieb immer so. Deine Haut, die fand er wie Samt, bald standst du vorm Standesamt. Auf Händen wollte er dich tragen, wie schnell da die Kräfte eines Mannes versagen. Das hat uns keiner gesagt, dass man sich nachher so plagt. Und niemand hat je gefragt, ob uns das wirklich behagt. Täglich waschen, schrubben, bügeln, flicken, kochen, Schuhe striegeln, Teppich klopfen, Strümpfe stopfen, Haare waschen, Fieber messen, Hausaufgaben kontrollieren, Silber gut polieren, Fenster putzen, Rasen mähen und dazu immer schön gepflegt aussehen. Das hat uns keiner gesagt, dass man sich nachher so plagt. Und niemand hat je gefragt, ob uns das wirklich behagt. Vergiss nicht und denk stets daran, das Weib sei dem Mann untertan. Du bist nur ein Stück seiner Rippe, entweder brav oder Xantippe. Sind bald auch Kinder im Haus, schon hält den Kracher nicht aus. Schnell sucht er dann das Weite, wenn du Glück hast, nur in der nächsten Kneipe. Das hat uns keiner gesagt, dass sein Kind wohl 10.000 Mal fragt. Während er mit Re und Contra reizt, wird dir mit Fragen eingeheizt. Haben Geister auch Geburtstag, ob ne Schlange wohl gern Eis mag? Warum hab ich nicht 6 Zehen? Warum kann ich Gott nicht sehen? Warum stehen im Wald die Bäume? Wem gehören alle Träume? Wie viel kostet ein Pfund Glück? Mami, wann kommt Vati denn zurück? Das hat uns keiner gesagt, dass sein Kind wohl 10.000 Mal fragt. Während er mit Re und Contra reizt, wird dir mit Fragen eingeheizt. Und trotzdem find ich es schön, nicht allein durchs Leben zu gehen. Packt mich auch manchmal die Wut, meist bin ich schnell wieder gut. Wie wär doch die Welt so leer, gäb's keine Männer mehr. Du kannst halt nicht alles haben, das pflegte schon meine Mutter zu sagen. Das hat uns keiner gesagt, dass man sich nachher so plagt. Und niemand hat je gefragt, ob uns das wirklich behagt. Täglich waschen, schrubben, bügeln, flicken, kochen, Schuhe striegeln, Teppich klopfen, Strümpfe stopfen, Haare waschen, Fieber messen, Hausaufgaben kontrollieren, Silber gut polieren, Fenster putzen, Rasen mähen und dazu immer schön gepflegt aussehen. Gundula Blau, Lieder einer Hausfrau. In der Mitte hat man ja so leises Aufbegehren hoffend vermuten können. Das hat sich dann zum Ende hin aber doch verschlagen. Zerschlagen macht nix. Wenn Fritz in Rathenow, dann 102,6. 102,6. Fritz Info. 22.35 Uhr. Das Wetter. Nachts kann es gebietsweise noch etwas Regen geben. Ansonsten ist es weitgehend trocken. Die Temperaturen sinken auf 4 Grad. Morgen ist es heiter bis wolkig. Die Temperaturen klettern auf warme 12 bis 16 Grad. Und jetzt die Meldung mit Kerstin Topp. Mit einer Grundsatzrede hat Bundespräsident Köhler den Erfolgsdruck auf den Reformgipfel am Donnerstag erhöht. Er forderte von Regierung und Opposition, alles zu tun, um Arbeitsplätze zu schaffen. Die Union reagierte positiv auf die Rede. Zurückhaltung gab es dagegen bei SPD und Grünen. Kritik kam von den Gewerkschaften. In Jerusalem hat Israels Präsident Katzav ein neues Holocaust-Museum eingeweiht. Vor Staatsgästen aus aller Welt nannte er die Gedenkstätte ein Warnsignal an die ganze Menschheit. Sie solle sicherstellen, dass niemand die Erinnerung an 6 Millionen ermordete Juden auslöschen könne. An den Feierlichkeiten nahm auch Bundesaußenminister Fischer teil. Italien will ab September seine Truppen teilweise aus dem Irak abziehen, das sagte Ministerpräsident Berlusconi in einem Fernsehinterview. Italien hat im Moment noch 3000 Soldaten im Land stationiert. Nach dem Geiseldrama der inzwischen freigelassenen Journalistin Skrena hatte die italienische Opposition verstärkt den Rückzug der Truppen gefordert. In New York ist der ehemalige Chef des US-Telekom-Anbieters WorldCom Abbas schuldig gesprochen worden. Die Geschworenen sahen es als erwiesen an, dass der 63-Jährige in die Bilanzfälschungen seines Unternehmens verwickelt war. In den Bilanzen waren Fehlbuchungen von über 11 Milliarden Dollar aufgedeckt worden. Es war die größte Firmenpleite in der US-Geschichte. Der Verkehr auf Fritz, A11, Autobahndreieck Uckermark Richtung Berliner Ring. Zwischen Anschlussstelle Pfingstberg und Anschlussstelle Joachimsthal liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. Bitte vorsichtig fahren. Und Stadtverkehr Berlin, A100, Stadtring Berlin, Berlin-Wedding Richtung Berlin-Wilmersdorf. Zwischen Anschlussstelle Siemensdamm und Anschlussstelle Spandauer Damm derzeit 1 Kilometer Stau. Bah, worum geht's hier nicht weiter? Blue Moon. Der Mitmach-Talk. Pschü, na, dann machen wir eben so weiter. Oh, yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Alle, ich ärgere mich. Alle, ich finde dich nicht mehr scharf. Alle, du machst mich nicht mehr an. Alle, ich mach dich überhaupt nicht mehr. Alle, du hast mich enttäuscht. Lieber eine Flasche Bier als Freund. Als ne Flasche, als Freund. Lieber ne Flasche Bier als Freund. Als ne Flasche, als Freund. Alter, fass mich bitte nicht mehr an. Alter, jetzt wird's unangenehm hier. Alter, du bist mir unsympathisch geworden. Alter, ich steh nicht mehr auf dir. Alter, glotz mich bitte nicht so an. Alter, ich komm da nicht mehr drauf. Alter, ich versteh dich überhaupt nicht mehr. Alter, du hast für mich keinen Wert. Lieber ne Flasche Bier als Freund. Als ne Flasche als Freund. Lieber ne Flasche Bier als Freund. Als ne Flasche als Freund. Alter, jetzt wird mir einiges klar. Alter, du bist für mich nicht geboren. Alter, ich hab gemerkt, du bist nicht mein Fall. Alter, geh mir aus dem Licht. Wahrscheinlich hast du dir das anders gedacht. Doch ich hab mich gegen dich entschieden. Tut mir leid, wenn ich das jetzt kränkt. Aber du stehst mir bis hier. Lieber eine Flasche Bier als Freund. als ne Flasche als Freund. Lieber ne Flasche Bier als Freund, als ne Flasche als Freund. Alter, deine Eltern tun mir leid. Ich weiß nicht, wie deine Arbeitskollegen das mit dir aushalten. Alter, werd jetzt bitte nicht dramatisch. Alter, sieh doch endlich ein. Lieber ne Flasche Bier als Freund, als ne Flasche als Freund. Lieber ne Flasche Bier als Freund, als ne Flasche als Freund. Greta Schloch war das. Mitten im Weg finde vielleicht so ein Gegentext zu Gundula Blaues Lieder einer Hausfrau, von der wir vielleicht, ich habe heute lauter Frauenmusik wieder mitgebracht, von der wir vielleicht nachher noch das eine oder andere hören werden. Heute sollen hier bitteschön, liebe junge Männer, nehmt euch doch mal zurück. Die Sendung geht noch ein paar Jahre. Es gibt Woche für Woche für Woche für Woche für Woche für Woche die Möglichkeit hier anzurufen und ich fände es schick, wenn heute quasi und vielleicht das nächste Mal auch noch nur Frauen zu Wort kämen. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Unter dieser Telefonnummer nämlich. Ich finde dein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. So Mädels, seid ihr noch da? Ja. Charlie und Husky. Hallo. So habt ihr euch jetzt mal Gedanken gemacht. Ansonsten habe ich mir nämlich wieder Gedanken für euch gemacht, was aber nicht gut aussieht. Ich habe mir Gedanken gemacht. Wer ist denn ich? Husky. Husky? Heißt du Husky wie so ein Schlittenhund? Nein, das ist ein Spitzname. Aber Husky? Ja, Husky. Wie einen Schlittenhund? Ja. Ja, ja. Ja, ich gehe nicht davon aus, dass seine Eltern so Hundenarren sind. Nee. Also jetzt so irgendjemand kam mal auf die Idee, mich so zu nennen. Gut. Ja, erzähl mal die Geschichte jetzt. Wie? Naja, was du dir überlegt hast. Ach so, ja, und zwar, es soll ja nur um Frauen gehen. Eigentlich. Nö, soll nicht nur um Frauen gehen. Ich meine, wir können doch, sagen wir, alle rufen nur Frauen an und wir reden über Fußball. Fände ich irgendwie ungut. Oder, ja, sagen wir, oder Autos. Also man könnte jetzt die Variante nehmen... Oder Weiber. Wie? Was? Männer niedermachen sozusagen, so irgendwie Ex-Freund-Geschichten und warum. Ex-Freund-Geschichten. Also das wäre eine Möglichkeit. Ach, das klingt ungut. Und, keine Ahnung, dass jemand halt anruft und meinetwegen große Frauen der Geschichte so halt einen Namen sagt und dann erklärt, warum und wer das war und... Ja, da würden wir uns sogar nachbilden, das ist doch eine tolle Idee. Große Frauen der Geschichte. Das ist ja ein Beispiel. Also so wen denn? Sag mal, warte mal, da habe ich vorher mal noch eine Frage an euch beide. Ihr seht ja jetzt gewissermaßen Tag für Tag eure Mutter. Ja. Wollt, was heißt naja? Naja, ihr wollt leider, ja, wollen wir nicht. Und wieso, ist klar, oh, die Alte hätten mir auf den Keks. Aber jetzt mal so grundsätzlich die Frage. Wir haben vorhin irgendwie Gundula Blau, Lieder einer Hausfrau gehört. So ist ja eure Mutter wahrscheinlich nicht unmittelbar gestrickt. Aber wenn man jetzt so grob sagen würde, würdet ihr so ein Leben, und jetzt seht ihr ja, eure Mutter ist eine Frau, die hat einen Mann, die hat Kinder, die hat eine Familie, die hat einen Job oder auch keinen Job. Und macht ihr Ding oder macht ihr nicht? Macht ihr Ding nicht? Würdet ihr ungefähr so leben wollen wie eure Mutter? Also ich hätte mich nicht gerne als Tochter, glaube ich. Nee, naja, gut, okay, du kannst dich auch für Kinder... Nee, ich meine jetzt nicht das Verhältnis von deiner Mutter zu dir, sondern so überhaupt, wenn du sagst... Ich werde 80 im Leben. Das Lebensmuster deiner Mutter. Na, das meiner Mutter... Werdet ein Muster für euch ungefähr? Ist die so selbstbewusst, wie ihr denkt, dass Frauen sein sollen? Hat die so ein Verhältnis zu ihrem Mann, wie ihr es euch wünscht? Ja, also doch, das ist schon okay, aber ich weiß nicht, für mich wäre es, glaube ich, nicht so toll, einfach irgendwie so eine Familie zu haben. Auf jeden Fall, jetzt kann ich es mir nicht vorstellen. Warum? Naja, gut, jetzt kannst du dir nicht, aber du wirst ja auch noch ein bisschen älter. Ja, klar, aber jetzt bin ich noch nicht so alt. Aber irgendwie macht man sich ja doch Gedanken, wie es vielleicht aussehen mag, das Leben, wenn man 30 ist oder 40. Auch wenn es noch weit weg ist. Ja, natürlich, sie ist mein Vorbild. Aber, nee, ich meine jetzt nicht, ob Vorbild, aber würdet ihr, sagen wir, so ein Leben führen wollen? Oder würdet ihr sagen, oh nee, ich will lieber Madonna werden? Oder, oh nee, meine Mutter, die ist immer so laut und so, ich will lieber irgendwie einen starken Bärchen als Mann und der soll irgendwie alles machen und mit den Kindern im Zimmer sitzen, Modelleisenbahn spielen und ich mach draußen Rinderroulade. Nee, ich werde Märtyrerin, Und dann könnte mich so in so ein paar Jahren dann noch so die ganzen Radiosender... Nein, jetzt denk doch mal nicht aus. Jetzt denk doch mal, deine Mutter ist doch auch keine Märtyrerin. Nö, eben hast du noch gesagt, dass du so leben... Würdest du so leben wollen wie deine Mutter oder nicht? Grundsätzlich. Vielleicht hört sie es, ja. Nein! Ne, wieso? Man kann doch auch sagen, also kann man glaube ich auch sagen, nee, so will man nicht leben, ohne dass deine Mutter deswegen beleidigt sein muss. Ich weiß nicht, glaube ich, fände es viel zu anstrengend. Ich würde, glaube ich, nicht gerne so leben, weil ja, ich halt einfach krass viel machen muss, so mit Arbeiten und den Kindern und so weiter. Das wäre, glaube ich, viel zu anstrengend. Ja, aber meinst du, dass du da eine Chance hast, dass es für dich nicht anstrengend wird, das Leben? Oh! Mädels! Ich glaube, das war ich. Husky! Ja, ich habe hier mal mein Radio gerade irgendwie so. Husky, würdest du denn leben wollen? Aber danke für die Ablenkung. Husky, würdest du denn leben wollen wie deine Mutter? Na, in mancherlei Hinsicht schon, weil meine Mutter ist eigentlich relativ jung geblieben. Ja. So an sich, weil sie ist jetzt 37. Und ja, ich meine, ich habe auch sowieso, ich habe eine Mettler-Familie halt generell und meine Mutti halt auch so. Was für eine Familie? Mettler, alles. Was sind Mettler? Na, Metal-Musik, also... Ach so! Mein Vater richtig hart und meine Mutter... Und deine Mutter von oben ist unten tätowiert? Nee, nicht so hart, und nur so Lederklamotten, schwarze, färbte Haare. Nee, so Doc Martens. Nicht. Aber ich hab schon Lust zur Familie. Aber du denkst schon, so eine Metal-Mutter, im Grunde, so will ich auch ungefähr werden, wenn ich groß bin. Wenn ich mal erwachsen bin. Ich hab ja noch nicht meinen Berufswunsch. Ich kann nicht sagen, was ich werden will, wenn ich groß bin. Nee, ich meine auch bloß so das Lebensgefühl. Also man sieht ja, wie die Eltern leben. Ja, und kann sagen, also jetzt ein ganz Negativfall irgendwie. So eine Frau, wo der Alte schlägt sie, geht fremd und in die Kneipe und die schluckt es immer runter. Da kann man irgendwie sagen, na so ein Leben will ich ja nicht führen. Nee, wahrscheinlich. Nee, also schon relativ klar. Dass es irgendwie anstrengend ist und seine Macken hat oder so. Aber so grundsätzlich kann man sagen, so, also Husky, du könntest sagen, ja, so ungefähr wie meine Mutter, da würde ich irgendwie auch leben wollen. Also so direkt jetzt nicht so. Ja, vielleicht. Also ich meine jetzt so, was sie jetzt hier hat, wenn sie hat sich ein Haus gekauft und hin und her und hat sie ja schon immer gehabt, so halt, dass sie schon mal Häuser hatten und so. Ja. Aber ich finde es irgendwie nicht so toll. Ich finde so das Haus auch nicht so toll, weil hier ist alles absolut hell. Und hier stehen überall Pflanzen und ich habe einen absoluten Hass gegen Pflanzen. Ja, das gibt sie auch mit mal, da glaub mir. Halt so Sachen so, wo ich denke. Ich sag dir, als ich anfing, Natur halbwegs schick zu finden, wusste ich, jetzt wäre ich alt. Aber das kommt irgendwann. Hat die verrecken bei mir alle. Ich habe die Pflanzen nie gegossen und habe ich Tee reingekippt, weil ich dachte, Wasser ist Wasser, hat ganz stinken. Ja, Mann, das kenne ich da oben. Meine Mutter hat mir auch einen Blumentopf geschenkt. Der hat ein halbes Jahr durchgehalten, weil sie ihn immer gegossen hat und dann ist er irgendwie mal 3 Wochen nicht gekommen und dann war der Topf auch über den Jordan und jetzt hat sie eingesehen, dass man mich mit Zimmerpflanzen nicht unbedingt glücklich machen kann. Hm. So ist das Leben. Aber das verändert sich irgendwie auch. Aber nochmal zurück zu Charlie. So, würdest du ungefähr so leben wollen wie deine Mutter oder eher nicht? Das habe ich doch jetzt schon gesagt. Na, nicht so ganz klar. Du hast bloß gesagt, naja, die hört zu, ja. So, das ist ja irgendwie doof. Jetzt mal wirklich ganz ehrlich, auch wenn du dir ein paar Sachen nicht vorstellen kannst, wie Kinder haben oder irgendwie sowas. Aber so, würdest du sagen, die lebt ein Leben, wie eine selbstbewusste Frau eben lebt, mit den und den Abstrichen und ungefähr, ja, das stelle ich mir eigentlich auch vor. Ja, wenn man das so sieht, klar. Oder eher nicht. Doch, dann schon. Toll. Mann, den hat aber einer. Das war quasi Kaiserschnitt-Zangeburt hier, eure Antworten, wenn ich jetzt mal als Gynäkologe reden darf. Ja, ich hab das auch nur gesagt, weil du das unbedingt hören willst. Nein, wollte ich nicht hören. Ich will, du hast mich total dazu gezwungen. Nein, überhaupt gar nicht. Ich wollte jetzt bloß nicht irgendwie einen Widerspruch provozieren, aber du musst es doch beschreiben können. Ja, ich hab's ja nicht. Ich kenn dich nicht, ich kenn deine Mutter nicht. Das wäre falsch und das. Was hab ich? Nein, es gibt da kein Falsch und Richtig. Du lässt dich gerade von dem Mann verwirren. Nein, ich lasse mich nicht verwirren. Ich bleib bei meinem Standpunkt, dass ich das halt total anstrengend alles finde und so. Nee, aber ich meine, das ist aber keine Antwort. Da will ich dir nur sagen, nee, das ist keine Antwort auf die Frage. Weil du kannst davon ausgehen, wenn du erwachsen bist, wenn du erwachsen bist, Charlie, dann wird das Leben irgendwie anstrengend sein, auch wenn du das nicht willst. Ich kann nur sagen, mein Leben, ich will es nicht, aber mein Leben ist auch scheiße anstrengend. Ich will es nicht, aber es ist anstrengend. Das ist eben so, da kann man nichts gegen machen. Ja, man muss sich irgendwie um Geld kümmern, man muss sich um Job kümmern, man muss sich irgendwie um Jörn kümmern oder um eine Freundin oder ums Auto oder um die Wohnung oder irgendwie so. Die Scheiße kommt irgendwie alle. Wenn man nicht gerade mit einem goldenen Löffel im Mund geboren ist. Sind wir ja nicht. Nee. Okay, anstrengend ist das Leben. Nee, aber ich wollte bloß sagen, so wie deine Mutter das managt, würdest du das im Grunde auch so eher machen oder würdest du sagen, nee, die sollte den Alten rauswerfen, keine Kinder kriegen, nach Indien fahren? Ich hab doch, Also jetzt doch mal, ich habe schon für mich gesagt, dass ich jetzt zur Zeit mir nicht vorstellen kann, Kinder zu haben und sowieso ja, und ja. Die Sachen und so. Ich finde, das ist eine Antwort, oder? Nee, aber es geht nicht darum, ob du mit 15 Kinder haben willst. Nein, sondern darum geht es überhaupt nicht. Ich rede auch darum, wie das ist, wenn ich erwachsen bin. Du willst keine Kinder haben? Ja, kann man ja machen, aber egal. Ja. Deine Mutter wollte Kinder haben, das ist vielleicht jetzt ein Unterschied. Nee, aber ich meine bloß so, wie die sich in ihrem Job bewegt, wie die sich irgendwie doch, selbstverständlich finde, ist, wie sie sich gegenüber ihrem Mann verhält und so. Okay. Nee, wirklich, das ist wirklich toll. Ja? Ja. Also ich meine, klar, so ein Leben, wie deine Mutter das führt, kann man wahrscheinlich auch ohne Kinder führen. Und da darum geht's eher, ob man grundsätzlich so eine Art Leben eigentlich sich vorstellen könnte. Also, dass man sozusagen selbstständig ist und in der Beziehung so auch was zu sagen hat. Selbstbewusst und sich nicht unterbuttern lässt oder irgendwie sowas. Ja, genau. Doch, super. Dann ist sie natürlich ein Vorbild für mich, wenn man es so sieht. Ja, nee, das ging jetzt nicht darum, ob sie ein Vorbild ist oder Vorbild sein soll oder nicht, sondern bloß einfach, ob man sagen kann, ja, die ist okay, so ungefähr würde ich irgendwie auch leben können, leben wollen. Klar, sie okay. Super. Mädels, dann würde ich mal sagen, danke ich euch für euren Anruf. Okay. Und jetzt wollen wir mal kicken, wie hier in den Telefonleitungen aussieht, oder? Ich bin ja Männer. Total... Nur Männer. Nein, Männer. Frauen. Ja? Ja, jetzt ruft mal nochmal an hier. Es rufen mindestens noch 3 Frauen an heute Abend. Ja, nee, heute. Ich bin mir sicher, hier rufen noch 15 Frauen an, weil alle Kerle werden rausgeschmissen. Es wäre bloß ganz schön, wenn man Kerle nicht rausschmeißen müssten, sondern wenn die sagen würden, okay, heute ist mal, letzte Woche war Frauensendung, heute ist Frauensendung, nächste Woche ist Frauensendung, wir halten uns mal zurück und hören mal zu, was die Mädels zu erzählen haben. Vielleicht müssen wir sie nochmal nett bitten. Ja, versucht es nochmal. Nochmal, schaffen wir das zusammen, oder? Ja. Ja, okay, was sagen wir? Ja, wir sagen jetzt einfach mal, Jungs, seid doch einfach mal nicht so stulle, sondern ruft doch heute mal nicht an und lasst den Frauen den Vortritt. Okay. Und hört mal zu. 1, 2, 3. Jungs, seid mal nicht so stolz. Genau. Frauen heute mal den Vortritt. Und ruft einfach mal nicht an. Okay, Mädels, ich danke euch sehr. Okay, gute Nacht, Marc. Danke, tschüss. Ciao. So, jetzt hier nochmal die quasi Frauentelefonnummer. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. So, ich erkläre mal die Situation. Ich dachte mir, letzte Woche war ja Frauentag, aber heute wäre es ganz schön, wenn wir mal die noch verbleibenden 2 Stunden des Sprechfunks damit füllen könnten, dass quasi nur Frauen anrufen und die sich hier unterhalten und die gewissermaßen den Sound dieser Sendung bestimmen. Jungs können ja, sagen wir auf jeden Fall, übernächste Woche. Jungs und Männer können ja übernächste Woche wieder anrufen. Es ist ja eine Ausnahmesituation, dass quasi in der letzten Sendung heute und voraussichtlich in der folgenden Sendung eben mal nur Frauen zu Wort kommen soll. Das dazu gehörige Verständnis würde ich als anthropologischer Optimist auch bei den männlichen Hörern und Anrufern dieser Sendung erhoffen, erbitten, wenngleich mich meine Erfahrung vermuten lässt, dass diese Hoffnung vergebene Liebesmühe ist. Nichtsdestotrotz, ich wiederhole mal, hier sollen heute praktisch nur mal Frauen anrufen unter dieser Telefonnummer. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Eine Ausnahme freilich gibt es um Mitternacht. Punkt Mitternacht können dann auch Männer unter dieser Telefonnummer anrufen. Da werden ein paar Freikarten verlost für den Videoschnipselvortrag am Donnerstag, übermorgen, 17. März, 21 Uhr in der Volksbühne, der sich mit der Entzauberung der Pornoindustrie, der Entzauberung von Stiebel Eltron, der Entzauberung Gottes und der restlichen Welt beschäftigt. Jetzt hören wir kurz eine Musik von Billie Holiday, auch eine der großen, starken Frauen der Geschichte und als große und starke Frau natürlich dann irgendwie, jedenfalls als schwarze, große, starke Frau in den 30er, 40er Jahren, dann natürlich auch elendiglich quasi an Drogen krepiert. Wir hören hier ein Konzert, in dem ihre Stimme schon reichlich beschädigt ist. Was aber den Song oder den Eindruck, den sie dahinter lässt, nicht mindert. Billie Holiday, nice work if you can get it. Und danach telefonieren wir dann hier total frauenmäßig weiter. Billie Holiday. midnight, neath the starred sky. Night's work if you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one boy, sighing sigh after sigh. Night's work if you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone awaiting at the cottage door, where two hearts become one, who could ask for anything more? Loving one who loves you, then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, won't you tell me how? Holding hands at midnight, neath the starry sky. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one boy, sigh and sigh after sigh. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one, who could ask for anything more? Loving one who loves you, then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, won't you tell me? Please, please tell me, won't you tell me how? Billie Holiday in einem Song, der Nice Work If You Can... Nice Work If You Can Get It heißt, da hat man dann doch den Verdacht, ob es möglicherweise ein Hartz-IV-Song ist. Ich weiß es nicht. Guten Tag, meine Damen von der Backenzahnabteilung. Genau, jetzt wollen wir mal Tacheles reden hier unter dieser Telefonnummer. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. So, hallo, hallo. Na, da hört man, war nicht unbedingt eine Frau eben, oder? Hallo? Hallo. Hallo, wer bist denn du? Bianca. Bianca? Ja. Da wollen wir noch eine zweite Frau suchen, oder? So eine Dreierrunde ist ja irgendwie Lust, ja. Ja. Oder nicht? Doch, hallo? Ja. Ja, nee, warte, jetzt, hallo? Also ich denke mal, das... Ja, siehst du, zu spät, zu langsam, zu männlich. Hallo? Hallo, hier ist die Kathleen. Hallo, Kathleen. Hallo, Kathleen und Bianca? Ja. Warum kicherst du so? Weil meine Mutter hier im Zimmer steht und die soll rausgehen. Warum soll die rausgehen? Die kann doch drinnen bleiben, ist doch ohne Frau. Nein. Wenn es jetzt dein Vater wäre, dann hätten wir den rausgeschmissen. Was? Wenn es dein Vater wäre, dann hätten wir den rausgeschmissen. Na gut. Ach Mensch. Gib mal her, deine Mutter. Wie heißen die? Moment. Ja. Also Kuttner. Ja, hallo. Ja, hallo. Wer bist du denn? Na, ich bin die Mutter von Bianca. Ja, aber du wirst deinen eigenen Namen haben oder stellen. Bist du immer Mutter von Bianca Nachname? Nein, ich bin Grit. Grit? Ja. Mensch, Grit ist doch schön. Ja, nicht? Ja. Aber warum stehst du denn jetzt im Zimmer deiner Tochter rum? Da hat die ja natürlich Angst. Weil sie sofort und zugleich rausscheuchen wollte, als ich gehört habe, sie hat einen Hörer am Ohr und sie hört Kuttner. Ja. Und da war ich ja neugierig. Ja, und da warst du eifersüchtig und wolltest selber. Aber warum rufst du nicht selber an? Ich trau mich nicht. Warum denn nicht? Na, ich bin erstens Mutter und zweitens schüchtern. Ja, und bin ich auch. Ach nee. Naja, Mutter nicht, aber schüchtern bin ich schon, also wenn ich will. Ich habe das so manches Mal mitgehört, aber das ist mir dann immer nix. Warum selber ist es dir denn nix? Weil ich mag mich nicht so gerne im Radio hören. Nee, du kannst ja das Radio ausmachen, du musst dich ja nicht im Radio hören. Ja, das stimmt. Das jetzt sitzt deine aufgeregte Tochter da und denkt, ey, Mutti ist im Radio, Mann, Mutti ist ja sau cool, wusste ich ja gar nicht. Ist doch toll, ja, oder? Ich wollte mich schon mal überreden, aber ich habe... Ist doch ein Image gewinnen, genau. Ja, ja. So, sag doch mal, Grit, dann lieber. Sag doch mal, Grit, sag du doch mal, worüber sollten denn die jungen Mädels heute mal reden, wenn jetzt eine Sendung ist, in der nur Mädchen bzw. Frauen zur Sprache kommen? Was denkst du denn als Mutter... die ja dann offensichtlich auch zumindest eine Tochter hat. Worüber sollten die dann mal sich wirklich auseinandersetzen, Gedanken machen, reden? Also ich habe noch nichts von deiner Sendung mitbekommen, weil ich direkt und gerade und sogleich nach Hause gekommen bin. Ach so. Oh, und, ist heute reine Frauentagssendung. Thema habe ich noch nichts mitbekommen. Frauentagssendung, heute dürfen nur Frauen anrufen. Hm? Also ich hatte schon ganz, ich weiß nicht, das müssen Sie eigentlich selber wissen, worüber Sie am liebsten reden. Ja? Ja, ich denke schon, denn mit den Problemen, die mit denen Sie so befasst sind, da sind wir ja schon drüber weg. Bist du ja sicher? Ja. Ja? Doch, ziemlich. Na und ditto mit den Kerlen? Jeden Tag vorgehalten. Ditto mit den Kerlen? Was, so ein alter Zopf? Was ist so ein alter Zopf? Na wir, also unsere Generation. Ach, dass wir Quatsch. Da nicht mitreden können und dass wir deswegen auch nicht beteiligt werden. Außerdem, du weißt doch, demografische Katastrophe, das Jungvolk ist da total in der Minderheit bald. Ja, das stimmt. Irgendwie werden doch in den Straßen bald nur noch 50, 60, 70-Jährige sein. Natürlich. Und dann muss man überlegen, ob man mal irgendwie dieses irgendwie Rollerskate-Fahren überhaupt verbietet zum Beispiel. Weil alte Menschen viel zu häufig angerempelt werden. Oder? Ist doch schick. Naja, sie hätten eine Alternative, sie müssten mitfahren. Aber das wäre ja auch wieder uncool. Ja, stimmt natürlich. Nee, oder dass man so sagt, irgendwie Jugendbegegnungsstätten, nichts gegen zu sagen, aber eher so auf dem Level von Hundeplatzen. Zaun drum und die sollen sie nicht rauswagen und Erwachsene belästigen, oder? Wäre doch auch also prima. Jugendbegegnungsstätten wäre ja mal ein Highlight, oder? Ja, wäre ein Highlight. Vor allen Dingen, wenn ein Zaun drum ist und man nicht belästigt wird mit lauter Musik und Graffitis. Hast und runtergelassenen Hosen. Jugendliche? Ja, logisch. Ich habe zwei. Also insofern... Wie alt sind die denn? Da ja, also Mensch. Ich habe einen, der ist gerade entwachsen und eine, die ist gerade reingewachsen, wie du weißt, Bianca. Ja, wie alt? Mein Großer ist gerade raus, also insofern... Ah, und jetzt ist Bianca alleine da und kriegt jetzt gewissermaßen volle Pulle die mutterliche Fürsorge und Liebe ab. Naja, ich denke, das hält sich so beidseitig in Grenzen. Sie, es ist ja, Pubertät, hast du schon mal gelesen, es gibt dieses Buch, das ist der Versuch, einen Kaktus zu umarmen. Und das ist das, was wir gerade üben. Eieiei, na gut, dann gib mir mal den Kaktus wieder. Ja, vielen Dank für, für deine Auskunftsfreude, Grit. Ja, danke, tschüss. So, da bin ich wieder. So, Kaktus, lass dich umarmen. Kathleen, bist du auch noch da? Ja, ich bin auch noch da. Ja, aber hast fasziniert zugehört, das ist schön. Absolut. So, wir sind ja immer jetzt noch... Bianca, ist deine Mutter raus? Aber ich... Nee, die guckt schon wieder raus. Die hört zu, wa? Ach, scheiße. Ich wollte dich natürlich... Jetzt ist sie raus. Ich wollte dich nicht... Aber jetzt hört die draußen in der Küche rein, ja, oder? Ja, stimmt, stimmt. Ah, ich wollte dich ja jetzt nur fragen, genau die Frage, die irgendwie Charlie und Husky gestellt haben, ob, und die gilt natürlich auch für Kathleen, ob ihr gewissermaßen so im Groben und Ganzen quasi euch vorstellen könntet, auch so ein Leben zu führen, wie eure Mütter es führen. Oder ob ihr sagen würdet, Mann, ey, das sind doch Frauen, aber die lassen sich viel zu sehr unterbuttern, eben als Frau, weil sie Frauen sind. Da muss man irgendwie anders rangehen. Aber kann man vielleicht, Bianca, kannst du vielleicht selber sagen, wenn trotzdem deine Mutter dazu hört? Ja, doch, im Groben und Ganzen würde ich schon ja sagen. Ja, Kathleen? Ja. Nee, ich würde nicht so ganz ja sagen. Warum? Ach, also ich habe meine Mama sehr lieb, aber so mit ihrem Leben würde ich nicht so ganz konform gehen. Was sind denn so die Momente, die dich im Frauenleben deiner Mutter irgendwie stören? Also ich denke, dass sie ihr eigenes Leben für uns Kinder zu sehr zurückgestellt hat und für ihren Mann. Und das wäre jetzt eine Sache, die du, wenn du ungefähr in der Situation bist, nicht machen wolltest. Naja, ich bin einfach also ein Stück weit älter als in dem Alter, wo meine Mama ihre Kinder gekriegt hat, sprich uns. Ja. Und also ich weiß nicht, wie es sein würde, wenn ich jetzt schon 2 7-jährige Kinder hätte, aber... Kathleen, wie alt bist du? Ich bin 26. Bianca? 15. 15. Ja, und jetzt kann ich mir nicht vorstellen, so leben wie meine Mama. Also so ein Leben, das ist, also die hat uns mit 19, also hat sie mich bekommen, ja. Mit 22 die nächste und gut. Das ist halt einfach... Aber sagen wir mal, Kinder könntest du dir schon vorstellen, ja, dass ja, du klar, Kinder absolut. Haben willst. Ja, ja. Und auch mit einem Mann zusammenleben willst. Ja. Aber auf eine andere Art und Weise als deine Mutter, diese Dreieck von Mann und Kindern und sich selbst bewältigt hat. ich denke, das ergibt sich einfach aus dem Alter heraus. Also wenn man später Kinder kriegt, dann gestaltet sich wahrscheinlich auch das Leben ein bisschen anders. Weil man dann selbstbewusster und erwachsener und selbstständiger schon ist, als wenn man es mit 19 Kindern kriegt. Ja, das und weil man irgendwie in der Zeit, wo man halt noch keine Kinder hat, noch andere Sachen machen kann, reisen und ja, einfach irgendwie ein bisschen freier leben. Wenn die Kinder später kommen, ist man vielleicht etwas entspannter. Und deine Mutter war dann irgendwie relativ unentspannt? Naja, nicht immer, aber teilweise schon. Bianca, deine kaktusumarmende Mutter? Eher unentspannt oder eher doch entspannt? Wobei als Mädel in der Pubertät kann man, kann man die Entspanntheit der Mutter kaum einschätzen oder abwägen oder sehen, oder? Na, also von der Arbeit kommt es eigentlich immer eher unentspannt wieder. Aber das ist ja nicht deine Schuld. Das ist ja im Grunde auch nicht ihre Schuld. Nee, das ist nicht meine Schuld. Ja, solltest du mich mal sehen nach der Arbeit. Total unentspannt. Ja, genau. Genau, das gehört ja irgendwie dazu. Aber so grundsätzlich findest du schon deine Mutter cool? Naja, cool. Ach, cool eher nicht. Warum nicht? Naja, weil das ist, ich glaube, das ist aber irgendwie bei ihm so, dass man halt, dass dann doch der Altersunterschied zu groß ist und man dann halt andere Sachen, oh, jetzt kommen sie alle in mein Zimmer rein. Jetzt aber raus da mal alle aus dem Zimmer von Bianca. Oder? Ja, raus. Aber richtig, jetzt mal eine klare Ansage. Raus jetzt. Einen Rest Intimität und selbstbestimmten Raum braucht man auch als 15-Jähriger. Ja. Genau. Sonst könnte man nämlich pubertär total fuchsteufelswild werden. Und Selbstmorddrohungen ausstoßen. Naja, das eher nicht. Oder Remi-Demi machen. Ich bin im Grunde genommen ein sehr positiver Mensch eigentlich. Ja. Wo waren wir denn jetzt? Ach so, können die Eltern eigentlich cool sein oder ist es vielleicht auch scheiße, wenn die cool sind? Nee, das geht einfach nicht, weil der Altersunterschied so groß ist und die Eltern andere Sachen als cool empfinden als die Kinder. Ja. Wobei, sagen wir mal so, eure Eltern, jetzt Bianca und Kathleen, Beda. Hm? Eure Eltern hatten ja Eltern, gegen diese wahrscheinlich irgendwie tendenziell eher angekämpft haben, weil die dann doch in einem anderen Leben lebten. Aber wir haben jetzt vorhin irgendwie Charlie oder Husky gehört, die sagten, ja, wir sind so eine Metal-Familie. Die Eltern deiner Mutter oder die Eltern deiner Mutter, Bianca, die haben ja wahrscheinlich jetzt nicht gerade auch Metal, also hören deine Eltern vielleicht auch nicht, aber da war ja der Abstand vielleicht größer, als der zwischen euch jetzt ist. Oder? Ja. Fehlt so was, dass man irgendwie Eltern hat, die man hassen kann? Eigentlich ist es ja auch toll, wenn man Eltern hat, die man hassen kann, oder? Warum? Man sagt, oh, so scheiße will ich nicht. Nur weil man dann vielleicht gezwungen ist, irgendwie sich stärker selber die Gedanken zu machen, wie man es denn machen will, naja, wie man es anders machen will. Naja, müssen aber nicht gerade in die Eltern sein, oder? Ist ja auch ein bisschen schlecht dann. Ja, aber mit denen zusammenleben. Ja, aber trotzdem ist ja irgendwie naheliegend, weil die leben dann immer so ein Leben, von dem man dann sagen kann, oh nee, ich will nicht, also so, Tonsteine, ich will nicht werden, was mein Alter ist. Aber das finde ich eher nicht so großwiegend wie jetzt das Zusammenleben, dass das dann eher positiv ist, als dass man dann hinterher, dass man zwar ein schlechtes Zusammenleben hat, aber hinterher sagen kann, naja, so will ich nicht werden. Ja. Aber ihr seid da eigentlich im Groben und Ganzen in Übereinstimmung mit euren Eltern. Was sind denn für euch, gibt's denn so, sagen wir mal, jetzt unabhängig von den Müttern da, gibt's sowas? Weil vorhin kam noch der Vorschlag, irgendwie große Frauen der Geschichte. Gibt's so eine Art Vorbilder für Frauen? Wo man sagen kann, oh, die sind irgendwie, die bin ich nicht, die ist zwar auch 50 Jahre älter als ich oder 10 Jahre oder 80 Jahre, aber die ist irgendwie straight oder cool oder lässig oder super. Na, ich denke, ein Vorbild muss jeder für sich finden, oder? Da kann ja. Man jetzt nicht so allgemein sagen, naja, das sollte jetzt irgendwie... Nee, aber wollte ich euch fragen, gibt's da so Frauenvorbilder? Also bei mir nicht. Naja, also Frauenvorbilder, ich glaube, also irgendwann gibt's natürlich eine Phase, wo man so Vorbilder hat, ob das jetzt aus Film und Fernsehen und so weiter ist oder was weiß ich, aber ich denke, irgendwann entwickelt man so seinen eigenen Weg als Frau und ja. Irgendwann kommt man an oder eben nicht. Ja, ich meinte jetzt auch nicht so Stars, die man irgendwie anhimmelt und toll findet und mit denen man mal irgendwie eine Kaffee trinken gehen wollte, sondern schon in gewisser Weise jemand, wo man sagen würde, irgendwie, die waren irgendwie stark oder haben ein paar Sachen bewegt oder ein paar Sachen clever oder gut gelöst. Na, ich finde so, die Oma-Generation finde ich schon, kann so ein Vorbild sein. Also, Omas haben ja natürlich für so Enkelkinder immer das einerseits das Verwöhnende und andererseits haben die so eine ganze Ecke Lebensjahre hinter sich Und also an meinen Omas orientiere ich mich zum Beispiel sehr. Also meine Oma ist ja sehr lieb und das sind so Frauen, wo ich so denke, Mensch, die haben in ihrem Leben auch was geleistet. Also jetzt nichts Großes, was irgendwie wert wäre, irgendwo hinzuschreiben oder so. Aber für mich haben die was geleistet und da sind die so Vorbilder für mich schon. Also die haben unter ganz anderen Lebensbedingungen, als wir sie jetzt haben, irgendwie ihr Leben trotzdem gestrickt und unter viel härteren Bedingungen. Und da ziehe ich meinen Hut vor. Bianca? Ja, naja, soll ich jetzt einen anderen Namen sagen? Oder? Nee, also entweder so einen Namen oder hebst du halt irgendwie, spielen deine Omas für dich auch so eine Art quasi Vorbildrolle oder sind die jetzt eben Omas Taschengeld und verwöhnen? Nee, also eigentlich beides nicht. Die sind einfach halt Omas. Sind halt einfach Omas, aber sind jetzt irgendwie, du siehst sie jetzt nicht als Frauen, an denen man sich ein Beispiel nehmen könnte. Ja, könnte schon, aber. Könnte schon, aber kommt aber dir jetzt nicht. Unbedingt wissen, nee. Ja, kommt dir jetzt so nicht in Sinn. Aber Rosa Luxemburg hat ja auch eigentlich ziemlich durchgesetzt zu der Zeit und so. Luxemburg wäre so ein Name, der dir als große Frau einfallen würde. Ja, aber nicht jetzt als Vorbild für mich, aber fände ich schon mal ganz gut, ja. Gut! Mädels, ich danke euch für euren Anruf. Bitte. Ja, kein Problem. Dann noch schönen Abend. Ja? Ja, dir auch. Tschüss. Ja, Kathleen? Ich muss mal was ausrichten. Na, mach. Schönen Gruß an Pilz, den alten Ignoranten. Ich verstehe nicht, aber ich würde mal sagen, angekommen. Der Ignorant versteht es. Der Ignorant versteht es. Okay. Gut. Ist wahrscheinlich ein Mann, oder? Ist ein Mann, genau. Nee, Männer so sind... Deswegen ignorant. Genau, ist doch klar. Okay, vielen Dank für deinen Anruf. Tschüss. So, dann hören wir wieder ein bisschen Musik. Die Firma mit Blutstein. Nein, falsch. Hier. Firma. Die Firma war das mit der, ach, ich würde mal sagen, total aggressiven quasi Nico-Stimme von Tatjana, die da zu hören war. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Mir ist schon klar, dass ich hier als Verräter an meine Geschlechtsgenossen gelten muss. Nichtsdestotrotz dachte ich, reservieren wir die heutige Sendung wie die letzte schon und voraussichtlich auch die nächste. Reservieren wir die vielleicht mal weiblichen Anrufern beziehungsweise einfach Anruferinnen. Heute sollen hier mal nur Frauen anrufen und dann reden. Machen wir richtig einen Girls Talk und reden über Glasreiniger und über Slip-Einlagen und welchen Kummer der Freund gerade hat. Oder eben über was anderes, wenn ihr der Meinung seid, man sollte über was anderes reden. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an, drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam 70 97 110. Und ich meine, wenn jetzt hier total unglückliche junge Männer sein sollten, dann sollten die doch den halbautomatischen Anrufbeantworter anrufen. Scheiße, den kriegen wir jetzt nicht. Was man das machen? Guten Tag, meine Damen von der Backenzahnabteilung. Genau, und die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter ist die? Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Praktisch die Nummer für frustrierte junge Männer, da könnt ihr anrufen. So, wir machen hier weiter mit... Guten Tag, meine Damen von der Backenzahnabteilung. Hallo, wer bist denn du? Ja, hi, hier ist Annabelle. Hallo, Annabelle. Jo. Wollen wir auch gleich noch eine andere noch mit drin nehmen, oder? Ja, klar. Ja, oder? Hallo, wer ist denn da? Hallo? Wenn ich jetzt deinen verdammten Arsch aufreißen. Ja, das klingt schon mal gut. Arsch aufreißen. Hallo? Hallo? Sag mal, sind wir jetzt... Naja, gut. Das war, hallo? Hallo? Das ist so deprimiert, oder? Hallo? Hallo? Wer bist denn du? Angela. Annabelle und Angela? Ja. Na, hallo. Das ist doch toll. Also erstmal großes Lob an dich, dass du heute mal wieder die Frauen in den Vordergrund stellst. Ja, danke. Ist ja auch ein gewisses egoistisches Interesse dabei. Ja. Nein, ist ja auch immer schön. Na, ja, wann ja, kommt man mal dazu, sich mit einer Frau zu unterhalten, oder? Kollegen, meistens Männer oder, weiß ich auch nicht. Und wenn man sie mit Frauen unterhält, dann kriegt sie immer gleich so was Anzügliches. Sag mal, will er mich jetzt anbaggern, wenn er mir so richtig ernsthafte Fragen stellt? Ist ja ein Problem, oder? Ich dachte, du fragst uns was. Ja, frage ich euch ja auch gleich. Aber ich wollte bloß irgendwie das Grundproblem beschreiben. Kennt ihr das auch? Dass wenn Typen ernsthafte Fragen stellen, denkt man doch, die wollen baggern. Kommt drauf an, was es ist. Kommt drauf an, was es ist? Naja, natürlich. Ja, gut. Okay. Achso, soll ich euch jetzt fragen? Na, ich finde, ihr könnt ja auch Fragen stellen. Oder ihr könnt sagen, naja, aber so wie bisher hier geredet wurde, so geht's ja überhaupt nicht. Wenn jetzt schon nur komplette Frauenanrufsendung ist, dann müsste doch darüber mal geredet werden. Also ich habe mal eine ganz interessante Frage, die ich selber irgendwie nicht beantworten kann. Warum, an wen? Warum? Na, ins... Überall also, alle. Ja, so, warum müssen Mädchen immer zu zweit auf Klo? Ja, kannst du dir das nicht selbst beantworten? Ja, sag mal, warum gehst du... Genau, fragen wir mal, Annabelle, warum gehst du denn immer zu zweit aufs Klo? Ja, das weiß ich eben auch nicht. Das weißt du nicht? Ja, was machst du denn da, wenn du zu zweit aufs Klo gehst? Genau, gehen wir uns mal ganz vorsichtig... Nähern wir uns der Frage mal ganz vorsichtig. Du na, gehst, ablästern. Du, na ja, ja genau. Zum Beispiel, ist ja schon mal ein Grund. Und wahrscheinlich eher über Jungs. Och, nicht immer. Aber dann muss man nicht aufs Klo gehen. Doch. Warum? Na, stilles Örtchen. Na, ist ja nicht still. Wenn zwei Frauen da sind, dann wart man still in Örtchen, oder? Ja, ach, und dann ist da gibt's schon so die kleinen Ecken. Ja. Ja, gut. Angela, hast du denn eine These dazu, warum Frauen zu zweit aufs Klo gehen? Würdest du auch sagen, ablästern, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ich würde sagen, dann erstmal unterhalten über irgendwelche private Dinge, die man vielleicht dann, wenn man zu mehreren unterwegs ist, dann ja mit der einen Person dann halt sprechen möchte. Oder vor allen Dingen eben Sachen sagen, von denen man nicht möchte, dass die in Ohren von Jungs gelangen. Kann das sein? Eine ja. Vermutung von mir? Also ich denke mal, in meinem Alter ist das nicht mehr so. Wie alt bist du denn? 22. Und Annabelle, du? 14. 14? Ja. Ja. Annabelle, Angela, kannst du dich noch erinnern, wie es war, als du 14 warst? Ja. Was war denn, wenn du jetzt, mal, naja gut, versuch dich nochmal reinzuversetzen, du warst 14. Ja. Was waren gewissermaßen... Meine Gespräche auf Klo. Nee, im Grunde das Dämlichste, was du gemacht hast als 14-Jährige, von dem du aber dachtest, dass man es machen muss oder dass es cool sei. Annabelle, du musst jetzt genau zuhören. Ja, ich bin jetzt auch gespannt, was Angela sagt. Mal sehen, was mich noch so erwartet. Ja. Also meinst du das Dümmste jetzt, ja? Naja, so also, ja, das also, Dümmste. Also da dachte ich zum Beispiel noch, dass Rauchen irgendwie cool wäre. Ja. Ja, und Frag dich mal, Angela, Annabelle? Ja? Was denkst du, ist Rauchen cool? Jetzt sei mal ganz ehrlich. Nee, finde ich eigentlich nicht. Rauchst du? Nee. Gut. Okay. Angela, du siehst, Annabelle ist an dem Punkt schon eine Spur entspannter, Lesja, souveräner. Weiter? Ja, jetzt denke ich es ja auch nicht mehr. Bloß du hast mich ja gefragt, wo ich 14 war. Ja, richtig. Ja, nee. Da dachte ich vielleicht noch, dass Männer vielleicht noch andere Interesse haben, außer Sex vielleicht. Aber es ist wahrscheinlich... Weil inzwischen denkst du, dass Männer nur Interesse an Sex haben? Ich würde sagen, in erster Linie. Würde ich mal sagen, ist auch so eine Zwischenphase. Also du hast natürlich an einem bestimmten Punkt recht, aber Männer haben schon auch noch an anderen Sachen. Ja, wie gesagt, wo ich... Fußballauto, Fernsehen zum Beispiel. Nein, aber wurde 14... Und heute? Ach, du hast mit 14 gedacht, dass Männer... Ja. Ach so, du hast mit 14 gedacht, dass Männer noch an was anderem Interesse haben. Genau. Und heute bist du der festen Überzeugung, dass Männer nur daran Interesse haben. Nicht nur, aber ich würde sagen zu... Hauptsächlich. 70%. Annabelle? Ja? Wie ist denn deine Erfahrung da? Du bist jetzt quasi 14. Ist das auch so eine Sache, von der du denkst, pff, ja, scheiße... Oder denkst du noch, nee, ey, die tollen Männer haben ja hauptsächlich Interesse an den Dichten. Ja, das kommt doch immer auf den Typ drauf an, oder? Es kommt auch auf den Typ drauf an, aber trotzdem stellt man ja fest, dass irgendwie unter 8 Typen dann doch eine bestimmte Grundeinstellung vorherrscht. Was nicht so laut. Nicht so laut, Psst. Angela. Ja, ich hab gesagt, der soll das Radio nicht so laut machen. Wer denn? Mein Mann. Und? Hat den Mann gesagt? Ja, der soll mal das Radio ausmachen, damit wir uns hier mal ungestört unterhalten können. Sag ihm das jetzt mal bitte. Nein, das sage ich ihm jetzt nicht. Doch, sag ihm das mal bitte. Dann soll ich ihm das sagen. Nein, du brauchst ihm das nicht sagen. Du wolltest dich, oder beziehungsweise ich will mich ja mit dir unterhalten. Ja, ist ja klar, aber ich finde, der soll nicht zuhören. Ich finde, wir drei gehen jetzt mal aufs Mädchenklo und unterhalten und lässt dann mal so an. Er spielt Playstation, er hört nur mit einem halben Ohr hin. Ja, aber dann kann er ja auch ausmachen, dann soll er Playstation spielen. Also du siehst andererseits, dass Männer über Sex hinaus noch andere Interessen haben, nämlich Playstation. Ja, Playstation. Oh, ist aber auch bitter, oder? Was ist bitter? Naja, dass irgendwie die Alternative zu Sex Playstation ist. Ich glaube nicht, dass das die Alternative dazu ist. Aber du hast doch gesagt eben, dass Männer nur Interesse an Sex haben. Jetzt haben wir da so einen aufrechten... Ich habe gesagt, 70%. Ja, und 30% sind Playstation. Oder? Bitte nochmal. Und 30% sind Playstation. Also 30% des Interesses gelten der Playstation und 70% des Interesses gelten im Sex. Das glaube ich nicht. Ich komme ja in den 30. Ja, aber du glaubst doch. In den 30. Jetzt verstehe ich dich überhaupt nicht mehr. Jetzt fangen wir mal ganz von. Also jetzt, du bist 22 und bist irgendwie, hast mit 14 gedacht, dass Männer an allem möglichen Interesse haben. Diese Erwartung wurde enttäuscht. Jetzt bist du 22 und merkst, Männer haben zu 70% Interesse an Sex. Musst gleichzeitig feststellen, bleiben ja 30% übrig, die werden wahrscheinlich mit Playstation gefüllt. Nicht nur. Da bleibt ja noch Bier, also Playstation, so Bier, wie in deinen Liedern. Auto und so. Wo? Wie was? Wie in deinen Liedern, die du da immer zwischendurch spielst. Ach so. Da wird's schön beschrieben. Ja. Gut. Annabelle, wie ist denn dein Blick jetzt auf die männliche Welt? Oh. Hast du einen Freund? Nee. Hast du schon mal einen Freund gehabt? Nicht wirklich. Nicht so richtig. Dann ist es ein bisschen schwer, würde ich sagen. Naja, nee, ja, naja, dann hat man ja möglicherweise gerade den Kopf voller Flausen oder von so... Na, bei uns sind die Jungs alle so richtig kindisch und mit denen kann man einfach überhaupt nichts anfangen, also... Das ist aber auch schrecklich, war das? Das ist einfach total schlimm, man kann sich überhaupt nicht richtig mit denen unterhalten und dann... Keine Ahnung. Aber jetzt mal ehrlich, worüber würdest du dich mit Jungs gerne unterhalten, worüber man sich mit Frauen, mit Mädchen nicht unterhalten kann? Na, man kann doch genauso mit denen diskutieren, wie man auch mit Mädchen diskutieren kann. Worüber? Über die Bemessungsgrundlage für die Unternehmenssteuer? Was? Nein, naja, darüber will man jetzt nicht reden wahrscheinlich. Nein, ich weiß nicht. Na, sag mal, worüber würdest du dich gerne mal mit Jungs unterhalten? Na, zum Beispiel, was die als Hobbys haben, was sie daran interessant finden, wie so ihre Freizeitbeschäftigung aussieht, alles sowas. Naja, da wird ja jetzt Angela total resigniert sagen, naja, 70% Sex, 30% Playstation und ein bisschen andere und nein, Bier. Nicht mit 14. Mit 14 also nicht? Ich würde sagen, mit 14 Fußball spielen, mit 14, 60% Playstation, Bier, Fußball? PC noch. 20% Sex, Neugier? Ja. Und 10% Turnschuhe? Markensachen. Oder, genau. 20% Sex ist aber ein bisschen wenig. Naja, mit 14. Ja, Sexinteresse. Ja, ja, ich meine so Sexinteresse. Na, da erst recht noch mehr. Eben mal so nach 11 den Sportkanal gucken, wo sich irgendwie Frauen immer in Basketballhallen ja, genau. Oder auf Motorrädern ausziehen. Auf DSF meinst du? Ja, DSF, genau. Oder? Mann, das ist ja auch Panne. Oh Mann. Aber das würde mich aber auch wieder andersrum interessieren. Wenn man jetzt so als Frau so arm nachts durchseppt und jetzt sieht man, kommt man bei DSF an und dann sitzt da jetzt wahrscheinlich irgendwie eine charmante Ukrainerin auf dem Motorrad und zieht sich aus. Dann denke ich mir, oh, ist die billig. Dann denke ich mir, oh, sieht die scheiße aus und ist die fett. Ja, es muss ja nicht immer sein. Aber sie sind ja nicht immer fett. Aber ich würde nur sagen, wie Frauen so billig sein können und sich so verkaufen können. Also. Andererseits ist es wahrscheinlich irgendwie gut verdientes Geld, oder? Ist ja wahrscheinlich besser als bei Lidl. Naja, ich meine, besser als bei Lidl an der Kasse sitzen, oder? Also vielleicht nicht besser, aber irgendwie einfacher. Sagen, was heißt besser? Die sehen dich gar nicht. Ich weiß nicht, ich möchte nicht, dass mich 1000 Männer nackt sehen. Nee, also ich meine, wenn du bei Lidl an der Kasse sitzt, sehen dich 1000 Männer angezogen. Ja, also das ist mir noch lieber als nackt. Ja, aber dafür kriegst du wahrscheinlich ein Zehntel dessen, was die da auf dem Motorrad kriegt. Ja, aber dafür habe ich mein Niveau, mein Stolz noch. Genau. Naja, nee, ich will ja nicht sagen, dass du jetzt auf Motorrädern posieren sollst. Ich wollte ja irgendwie nur mal fragen, also ist ja durchaus überlegenswert. Also ich denke mir dann, boah, ist die billig und schalt um. Ich auch. Ja, naja, ich denke nicht, boah, ist die billig, aber... Ich denke irgendwie auch, Mann, ey, nackte Frauen auf dem Motorrad ist aber auch ein bisschen anstrengend, oder? Ja, oder sie haben doch manchmal noch so einen Golfschläger in der Hand oder sitzen in so einem Kettchen. Sag mal, du verfolgst es ja doch recht aufmerksam, wie mir scheint. Ja, sag mal, ich habe ja einen Mann. Ach so! Sag mal, der sitzt dann da in seinem Feinripp-Unterhemd mit einem Büchsenbier vor sich und der Playstation in der linken Hand vor dem Fernseher auf der Couch und kickt an, wie nackte Frauen bei DSF mit einem Golfschläger posieren. Was sagst du? Die 70% Ja, ja, was machst du denn da? Was sagst du denn da, Angela? Wir setzen durch und gucken nach, was wir uns zusammen angucken und dann... Und dann landet er bei DSF? Ja, und dann sage ich, schalt um und dann schalt er um. Macht er? Ja, natürlich. Und würde auch umschalten, wenn du nicht dabei bist und sagen würdest, schalt um? Ach, ich glaube schon. Sicher? Ja, natürlich, dafür hat er seine Filmchen. Ach so, vielleicht solltest du ihm sagen, ey, Liebling, willst du mir nicht mal einen Golfschläger kaufen? Oder ein Motorrad? So. Naja, wir haben ja jetzt doch schon wieder das eine oder andere zutage gefördert. Dann würde ich mal sagen, Sie hat jetzt noch gar nicht gesagt, woran sie jetzt, oder was für Interesse sie hat, oder irgendwie sowas. Wer, was, welches? Was, wie? Genau, was, wie? Du hast sie noch nicht gefragt, was sie jetzt darüber denkt. Annabelle. Ja, über was denke ich, genau. Ich habe die Frage jetzt nicht verstanden. Na, Angela, stell du die. Was du jetzt denkst, was Männer, beziehungsweise Jungs in deinem Alter denken, oder womit die sich in ihrer Freizeit beschäftigen. Was ich denke, was sie in ihrer Freizeit machen. Genau. Scheiße. Chillen. Kann man auch chillen nennen. Jo. Genau. So, wir müssen ja gleich so ein Fritz-Info machen. Würde ich mal sagen, ich danke euch für euren Anruf. Kein Problem. Oh, okay. Vielen Dank.

SPD und Grüne in Schleswig-Holstein haben den Weg für eine Neuauflage der rot-grünen Koalition in Kiel freigemacht. Auf zwei parallelen Sonderparteitagen stimmten die Delegierten am Abend dem Vertragswerk zu. Der südschleswische Wählerverband SSV hatte bereits am Wochenende beschlossen, die Minderheitsregierung zu tolerieren. SPD-Ministerpräsidentin Simonis will sich nun am Donnerstag als Regierungschefin wieder wählen lassen. Der Verkehr auf Fritz A11 Autobahn Dreieck Uckermark Richtung Berliner Ring zwischen Anschlussstelle Pfingstberg und Anschlussstelle Joachimsthal liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. Bitte vorsichtig fahren. Und Stadtverkehr Berlin A100 Stadtring Berlin Berlin-Wedding Richtung Berlin-Wilmersdorf zwischen Anschlussstelle Siemensdamm und Anschlussstelle Spandauer Damm derzeit immer noch 1 Kilometer Stau. Ja, liebe junge Menschen, mir ist folgender Satz zu Ohren gekommen. Junge Menschen sind eigentlich nur dumm, faul und gefräßig. Ein Satz, der mich gleichermaßen betroffen wie auch nachdenklich gemacht hat, der in mir aber gleich eine Geschäftsidee entstehen ließ. Wenn man davon aussieht, dass ihr tatsächlich dumm, faul und gefräßig seid, dann könnte man dann sagen, dass ihr möglicherweise sogar so faul seid, dass ihr praktisch nicht mal mehr selber Fernsehen kickt. Da dachte ich, na dann kann ich das doch repräsentativ für euch machen. Und zwar in aller Öffentlichkeit und aufs Lautstärkste kommentiert. Und dann könnte ich doch diese Veranstaltung Videoschnipsel-Vortrag nennen. Kuttners Videoschnipsel. Am Donnerstag ab 21 Uhr in der Volksbühne Berlin am Rosa-Luxemburg-Platz. Und im Radio. Fritz. Genau, das ist doch alles gesagt. Ab 0 Uhr unter der bekannten Telefonnummer ab Punkt 0 Uhr werden hier ein paar Freikarten verlost. Wer also daran Interesse hat, 0 Uhr hier anrufen, hätte eine Karte gewonnen für den Videoschnipsel-Vortrag am Donnerstag 21 Uhr in der Volksbühne am, genau, Rosa-Luxemburg-Platz. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. doch so eine fahle Sehnsucht, die schmerzt in ihrer Brust. Und wenn die Kinder schlafen, schon wieder so eine Lust. Halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Das ist heute die Telefonnummer für frustrierte Jungs. Oh, yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Hier ist heute nämlich Girls Talk angesagt. Zu Wort kommen nur Frauen unter dieser Telefonnummer. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Wobei, Punkt 0 Uhr dürfen auch Jungs die Nummer wählen, wenn dann irgendwie hier ein paar Freikarten für den Videoschnipselvortrag am Donnerstag verlost werden. Hallo, wer bist denn du? Ach, kick an, hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo, Kuttner? Ja, wer bist du? Eine Hexe ist wieder mal. Hexe ist wieder mal. Ach Mensch, du hier die Trinkerfraktion aus Neukölln oder was war das? Nee, Elbe Elster. Elbe Elster? Na sicher. Ach so, Mensch, nee. Ach so, Mensch, hab ich jetzt verwechselt. Wie gibt ihr hier noch so einen Doppel-Trinkerbrigade aus Neukölln oder Kreuzberg? Nee, Frauen, die einem aber auch Furcht einflößen können. Nee, guck mal, wir waren das doch damals, die richtig Kult betrieben haben mit der Kerze im Fenster und etc. Ach so, du hast Kerze ins Fenster gestellt, ja, toll. Macht ja heutzutage keiner mehr, ey, oder? Ey, guck mal, das ist doch Standard bei dir immer bei der Sendung, bitte dich. Machst du immer noch Kerze ins Fenster, na das ist doch schön. Na du, und die anderen Dinger, die du auch gesagt hast, machen wir immer noch. Also, ach na, da bin ich doch beruhigt. Ja, sicher, guck mal. Hexe, Elster, Elber, Elbe, Elster. Ja, sicher, sicher. Elster ist auch ein Fluss, wa? Hä? Der Elster ist auch ein Fluss, aber da gibt's doch zwei Elstern, weiße und schwarze, oder nicht? Ja, genau. Ja? Ja. Sind die weit auseinander? Oh ja. Ich bin ja in der Geografie so schlecht. Ja, ja, ein Stückchen ist schon auseinander. Ah, ja, ja. So, sag mal, wollen wir noch so ein anderes Mädel dazu nehmen? Na, pack mal rein. Ich finde immer, ja, mal kicken, ob hier was überhaupt, was hier passiert. Hallo? Na, toll. Ja, na, toll, genau. Silber, hallo. Keine war. Ja, na, schrecklich. Genau, hallo? Wer ist denn der Kap? Ja, hallo? Na, das war jetzt aber ironisch. Hallo? Mann, das ist so schrecklich, oder? Wo man sagt, soll heute mal eine Frauensendung sein? Deine Mutter. Wo ist denn jetzt die Hexe geblieben? Hallo, Hexe? Ach Gott, hat die aus Versehen rausgeschmissen? Oh Mann, hallo? War ich noch eine Frau? Ja, warte mal, die muss mal jetzt hier nochmal, Hexe, du musst nochmal anrufen. Hallo? Ich bin eine Frau. Ja, Hexe, ruf da schnell nochmal an hier. Hallo? Hallo, hier ja. Ist Anja. Anja, naja gut. Anja, hallo, ist hier die Hexe? Hex. Hex, nee, keine Hexe. Hallo, nee, warte mal, ich will die bloß wieder haben. Die ist immer, ich hab die mal aus Versehen rausgeschmissen. Hallo? Jetzt darf man, jetzt soll man praktisch nur Hexe. Hallo, Hexe? Hallo? Hexe? Ja? Nee. Doch, Hexe ist wieder. Ach, echt? Super. Ah, Hexe und Anja. Sag mal, ach, hey. Der hat mich rausgeschmissen. Na, ich war das. Was machst du denn nochmal mit mir? Nein, aber in dieser männlichen Tollpatschigkeit, die mir eigen ist, die ja auch, ihr wisst, einen charmanten Zug hat, habe ich ihn nicht eben aus Versehen rausgeschmissen. Ja, gut, du hast so viele gute Dinge in deinem Leben getan, das zeige ich dir. Ah, na, das ist aber schön gesagt. Anja, du bist aber auch da, oder? Ich bin auch da, ja. Ja, jetzt müssen wir zusehen, dass wir hier ein schönes Dreiergespräch auf die Reihe kriegen. Ja, ich wollte gerade sagen, du hast ja heute schon viel mehr Leute rausgeschmissen, oder? Naja, aber nur Kerle. Ja, die kompletten. Warum? Aber jetzt wollen wir doch mal ehrlich sein. Also ihr habt doch aber ihr habt doch wahrscheinlich auch schon massenhaft Kerle rausgeschmissen, oder nicht? Ja, sicher. Siehst du? Und Anja? Ja, wahrscheinlich doch, ja. Naja, siehst du, jetzt frag mich mal warum. Dann frag ich dich mal, warum hast du die rausgeschmissen, Anja? Ich konnte manche nicht mehr ertragen, aber das sind ja andere Gründe. Das ist ja. Wieso denn? Geht mir genauso. Was, wieso? Ja, ich kann dann manchmal nicht mehr ertragen. Warum immer Frauentag? Naja, und? Aber ich dachte, naja, aber ist doch ungerecht. 365 Tage gibt's im Jahr und einer als Frauentag ist doch eine Schweinerei. Ja, Männertag gibt's ja auch kurz. Da muss ich doch, ja, Männertag gibt's ja überhaupt nicht. Ja, Männertag ist jeden Tag, ansonsten gibt's immer noch Herrentag, wa? Oder Himmelfahrt. Ist jetzt auch real. Wobei man jetzt ja, davon ausgehen kann, ja, Himmelfahrt, dass Jesus jetzt ohne gerade so ein Macho, besoffener Macho auf dem Fahrrad mit Zylinder und Birkengrün an der Mütze war, oder? Nee, ja, insofern ist es auch eine lässige Anmaßung, der Herrentag. Wahrscheinlich. Hexe, warum hast du denn immer Männer rausgeschmissen? Ich habe Männer rausgeschmissen, weil sie mir nicht gefallen haben oder nicht gemacht haben, was ich wollte. Siehst du, genau, deswegen schmeiße ich die auch raus, weil sie mir quasi heute mal nicht gefallen oder nicht machen, was ich will. Nämlich nicht anrufen. Genau. Genau. Wie, was willst du denn, was Männer machen? Na, nicht anrufen. Nee, ich meine, wie, nicht dich. Du meinst Hexe, ne? Ja, okay, ich halt mich raus. Wie heißt du denn? Hexe. Ach, Hexe soll ich sagen, alles klar. Ja, die nennt sich andersrum. Wieso, müssen die auf dich hören zu Hause oder was, deine Männer? In gewissen Dingen schon, ja. Das kann doch nicht sein. Du kannst doch keinen wollen, der immer die ganze Zeit auf dich hört. Nee, nicht immer, aber bei manchen Dingen, wenn sie es nicht begreifen, muss man das doch schon eindeutig sagen. Was sind das für Dinge? Ach, zum Beispiel, es sind die einfachsten Dinge. Zum Beispiel jetzt, weiß ich nicht, wenn sie ein Hemd nicht ordentlich bügeln können oder sowas. Hemden bügeln? Ja, sicher, Kutschner. Und wenn sie die Zahlen... Na, sag mal, ich würde ja schon Männern misstrauen, die... Warte mal, entschuldige, wenn ich mal dazwischen gehe, aber ich würde ja schon Männern misstrauen, die gebügelte Hemden tragen. Jo. Also da... ja, super. Sag mal, ein Hemdbügel werden sie wohl hinkriegen, oder? Ja, aber warum? Hä? Also meine Männer haben keine Berufung. Also ich sag mal, ich habe irgendwie das letzte Mal vor 20 Jahren ein Hemd gebügelt. Würde ich mal, wenn ich grob schätzen darf. Das sieht man manchmal bei dir, Kuttner. Ja, die kannst du ja auch so aufhängen, dass sie einigermaßen gerade sind, stimmt? Die Männer? Ja, du trägst dich in Hemden, oder was? Doch! Nee, Meine hängen immer so, dass ich die nicht bügeln muss. Ich dachte, ich bringe mal so eine radikale Note drauf. Ein bisschen bügeln muss man schon mal drüber. Also so geht's, ganz ohne geht's nicht. Doch. Ach, was für ein Blödsinn. Geht ohne. Was heißt hier, was für ein Blödsinn? Was für ein Blödsinn, das Thema. Müssen wir uns über Hemden reden? Ich wollte dich fragen, warum keine Männer anrufen sollen. Und was du mit den, was das soll, was so ein, dieser immer, Entschuldigung, musste gerade von der Schokolade essen, die hier lag. Ja. Aber. Genau, ist ja natürlich auch ein Frustausdruck offensichtlich, wenn man sich in Schokolade flüchtet, oder? Ja, mir geht ja dieser ganze Emanzipationsquatsch auf den Nerv einfach. Ach so. Auf den Keks. Ich glaube, das hat nicht so viel gebracht, glaube ich. Je mehr ich dazu höre und so. Was hätte denn bringen sollen? Hast du eine Frau als Vorbild? Das hast du vorhin die Mädels gefragt. Das frage ich dich jetzt mal. Ich hab, glaube ich. Doch, Grete Weiser. Mist. Na, da ist eine Lücke. Ja, die kennst du wahrscheinlich. Kenn ich nicht. Ja, eine der einfach, einfach eine der großfressigen Uferschauspielerinnen. Ah, ja, okay. Die total Männer rausgeschmissen haben, wenn sie Hemden nicht bügeln konnten. Fand ich irgendwie total lässig. Kuttner, ich glaube, dass... Ich dachte immer, wenn ich mal groß bin, will ich so werden wie Grete Weiser. Ja, werde ich nicht mehr schaffen. Da hat das mit der großen Kuscher hast schon hingekriegt, also... Ja, aber das reicht mir eigentlich auch. Ja, insofern doch, kann ich guten Gewissens Grete Weiser nennen. Aber eine große Gusche reicht dir, oder was? Hä? Ich frage Kuttner. Sag mal, ich habe ein bisschen den Eindruck, dass es mit dieser ganzen Emanzipation auch ein Schritt zu weit gegangen ist. Du sagst, hat nichts gebracht. Nee, schade. Echt, aber jetzt irgendwie... Können, weißt du? Jetzt haben sie ja, na, auf jeden Fall hat es irgendwie das gebracht, dass spät nachts junge Frauen mich hier total anpinkeln. Ja, Mann, das mit der großen Gusche, das reicht hier. Na, da höre ich doch aber die Feministin raus. Jungs doch mal unterstützen. Welche Jungs? Hast du jetzt wirklich den Eindruck, dass die Jungs, die hier anrufen, unterstützt werden müssen? Nee, die machen... Ich hab drei oder viermal die freundliche Aufforderung von Frauen und von mir, dass heute doch bitte mal, aus welchen Gründen noch immer, Männer nicht anrufen sollen, sondern dass heute mal Frauen reden. Aber weißt du selber nicht, wieso, oder? Doch. Doch immer so Themen abzulästern. Warum gehen Frauen fremd? Warum gehen Frauen fremd? Ja. Warum? Ich gehe nicht fremd. Nee, echt nicht. Nee, du isst Schokolade, wa? Ja, ich kann nicht. Ja. Sag mal, was hast du denn da für seltsame Geräusche im Hintergrund? Oh, warte mal. Ja, ach, ich sitze hier da und spiele PlayStation. Nee, das ist hier auch, aber es stimmt auch, Internetspiele krimpeln. Ja, siehst du, genau, sag ich doch. Sag mal, Anja, bist du ein Mann? Was denn ich? Ob du ein Mann bist? Nee, ich bin kein Mann. Sicher? Ganz sicher. Bist du ja ganz sicher? Ich bin mir ganz sicher. Ja, gut, dann bin ich beruhigt. Sind Männer davon auch überzeugt? Ja, allerdings. Was heißt denn ja allerdings? Ja. Leidest du darunter? Ein bisschen wahrscheinlich. Naja, siehst du, und dann beschwerst du dich aber, dass ich heute sage, heute soll man nur Frauen anrufen. Ja, ich verstehe, also, ich verstehe es nicht. Also für mich haben Frauen nicht im Wesentlichen nicht mehr zu sagen als Männer. Also ich habe das, in der DDR gab es das nicht so mit diesen ganzen Emanzipationsauseinandersetzungen. Es geht doch jetzt ja nicht um Emanzipation. Es geht doch nicht darum, dass Frauen mehr zu sagen haben, sondern dass sie vielleicht was anderes zu sagen haben. Das wäre meine Hoffnung. Und das ist doch hin und wieder mal ganz legitim, wenn mal was anderes gesagt wird. Und hast du schon was anderes gehört heute? Also, ich meine, außer das, was Frauen auf dem Klo erzählen oder so? Oder warum sie zu zweit auf die Toilette gehen? Ja, oder ansatzweise schon was anderes gehört. Ich kann es jetzt nicht so genau auf so einen Punkt bringen, aber irgendwie schon. Ja, aber gut, na, bei der, die rufen ja auch sonst nur Männer an, die leicht schon angetrunken sind und nur blödes Zeug labern. Nein, oder? Stimmt nicht. Doch, manchmal kommt es nur vor. Ja, so. Manchmal passiert es. Aber manchmal sind die leicht angeschlagenen jungen Männer nicht unbedingt die schlechtesten. Das stimmt auch wieder. Nee, was mich ja nur, oder was ich nur so faszinierend finde, dass wenn man eine normale Sendung macht, sind irgendwie 80% oder 85% der Anrufer Männer. Mhm. Und denkt man, warum? Warum so wenig Frauen? Vielleicht liegt es am Thema, vielleicht liegt es irgendwie an meiner zartbitteren Ausstrahlung, vielleicht weiß ich auch nicht. Aber es liegt mit Sicherheit auch daran, dass Frauen dann irgendwie nicht so energisch, nicht so powervoll sind und sagen, jetzt drücke ich jetzt hier mal die Wahlwiederholung. Also Kuttner, ich tue seit 10:30 hier bei dir Versuche und bin vorhin erst durchgekommen. Also. Ja, siehst du, jetzt nimm mal eine normale Sendung, hättest du überhaupt ja keine Chance gehabt. Ah doch, ich komme erst mal durch. Ah gut, dann bin ich beruhigt. So, Anja. Ja, du scheinst mir noch nicht richtig zufriedengestellt zu sein. Nee, aber ich dachte, das ist schon zu Ende, das Gespräch. Nur so richtig zufriedengestellt bin ich wahrscheinlich. Ja, aber worüber würdest du denn denken, müsste man reden, wenn man mal die Voraussetzung, die Vereinbarung hat, rufen nur Frauen an? Naja, wenn du jetzt, weiß ich nicht, ich frag mich sowieso, was mit den Frauen so geht und wahrscheinlich. Naja, weil es ist jetzt irgendwie. Ich bin da selber nicht so ganz drauf klar. Also das ist jetzt aber schwierig, wenn du sagst, du fragst dich, vielleicht solltest du einfach mal sagen, was du meinst, was mit den Frauen so geht oder was zumindest mit dir als Frau so geht. Oder was da nervt, dich nervt. Ja, wir können ja die ganze Feminismus-Scheiße beiseite lassen. Jetzt weiß ich auch nicht, wie ich es auf den Punkt bringen soll. Ja, siehst du, das ist schwierig, wa? Naja, ich denke ja nicht über Frauen nach, sondern wenn, denke ich halt über Menschen nach. Was einem auffallen könnte, ist, dass Frauen wahrscheinlich echt relativ selten vertreten sind in irgendwelchen, wegen irgendwelchen bekannten Wissenschaftlern oder irgendwelchen Könnern. Okay, so ein paar Schauspielerinnen und Sängerinnen oder so fallen mir vielleicht auch noch ein. Aber überlege mal, irgendein Philosoph oder so. Und dann siehst du, was hat uns das gebracht? Angela Merkel oder was? Und entweder hast du die oder offensichtlich so einen Prostitutionstrieb, diese ewige, weiß ich nicht, so sich. Mir scheint es, Frauen sind viel mehr mit sich selbst beschäftigt als Männer und das nervt. Ja, genau, das ist es wahrscheinlich. Frauen sind mehr mit sich selbst beschäftigt als Männer, echt? So, ja, Leute, die ihre eigene Befindlichkeit immer wieder in den Vordergrund stellen und so weiter. Also da gibt es noch genügend Männer, muss ich jetzt dazu sagen. Ach, da könnte man aber, ist ja eine interessante These. Was ist der Grundfehler von Frauen, dass die zu stark mit sich selbst beschäftigt sind? Mit ihrer eigenen Befindlichkeit? Genau. Keine Ahnung. Ich glaube das doch nicht, dass man das auf Frauen reduzieren kann. Aber ich kann mir, also es kommt mir schon so vor, also es mittlerweile gleicht sich das ja aus. Wollen wir mal, eigentlich müsstest du so Metro-Männer auch anrufen lassen. Weißt du das überhaupt? die unterliegen ja diesem gleichen sich selbst Befindlichkeitswahn oder so. Was heißt Metro? Das sind doch irgendwie bloß Machos, die einen Kajalstift auflegen und sich zur Not mal trauen, mit dem Rock rauszugehen, oder? Über den, ja, über den Jeans. Ja, das trauen die sich ja nicht. Deswegen ja. heißen die ja Metro. Ja, ja, ja, ja. Und dann sind sie aber auch nicht mal schwul, trotzdem sie so tun, oder? Ja, was geht mit denen eigentlich? Ja, aber ist doch auch bloß so eine ausgedachte Modescheiße, oder? Das ist doch irgendwie was für Zeitschriften, die Klamotten verkaufen wollen. Oder? Ist das wirklich, also nee, aber wirklich, wieso? Nee? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, dass der Markt, der bisher für Frauen so belassen war, diese... Na sag ich doch, genau, ist so eine Marktgeschichte. Da will einer Scheiße verkaufen. Bild der Frau und so Sachen, naja, aber das... Da, ja, ich denke, das Angebot bestimmt die Nachfrage, habe ich irgendwo gelesen. Nee, das stimmt nicht. Achso, du wolltest sagen, die Nachfrage bestimmt das Angebot, aber stimmt nicht. Das Angebot bestimmt die Nachfrage. Erst ist die Erfindung und dann muss man den Leuten einprügeln, dass sie das toll finden. Aber die tun's ja. Also wie kann das sein? Naja, ist schrecklich. Naja, wie kann das sein? Das ist eine Einbildung. Ja, aber wie funktioniert's, wenn man Scheiße verkauft? Indem man irgendwie lange oft genug sagt, dass es toll ist und dann kaufen, dann gibt's irgendwie noch irre, die Scheiße kaufen. Und Quatsch. Die Globe brauchen es, natürlich. Klar, anders funktioniert's nicht. Doch. Na doch. Ja, ja, genau, du findest halt den Dummen, der es mitmacht. Also sind ja, Millionen. Leute, die da mitmachen, ja eigentlich schon mal eine ganz andere Kategorie, oder? Haben wir das jetzt gezweifelt? Na, aber sag doch mal sowas, wie Big Brother, wo jeder sagt, es ist scheiße und trotzdem kicken's Millionen. Selbst die kicken, finden's scheiße. Und kicken's trotzdem. Na, weil sie ja nur mit den anderen mitreden wollen. Nö, ja, nee. Ja, also würdest du dich der Pein unterziehen, jeden Tag da eine Stunde oder weiß ich was zu kicken, nur um dir mit den anderen mitreden zu können? Gibt's, ist das nee. Einzige, um mit jemandem sich unterhalten zu können? Das ist ja Blödsinn. Nee, aber bei manchen ist es nur so. Die im ganzen Naja, so, aber ich wollte nur sagen, so funktioniert's. Wo man ja sagen kann, direkt brauchen kann man es nicht, oder? Nee, aber nee. Da ist es und dann kann man es schon irgendwie verkaufen. Ja, nee, kenne ich voll andersrum. Also hier, das erste habe ich auch gesehen, wo wir noch alle geguckt haben, wo die meisten noch geguckt haben oder wo das noch gestimmt hat, was du gerade gesagt hast. Aber jetzt ist das doch hochgradig peinlich. Das kannst du doch niemand mehr erzählen. Das ist doch schon das Allerschlimmste. Und ich hatte einen Kumpel, dem war so peinlich, der hat irgendwie einen ganzen Monat konnte das verschweigen, dass eine Freundin von ihm da drin ist in diesem Teil. Das war erst ein Skandal. Was heißt ein Skandal? Naja, dann haben wir es auch mal gesehen. Aber ich habe das auch verpasst, komplett, diesen ganzen Kram. Vielleicht bin ich dafür echt zu alt oder so. Mädels, jetzt haben wir uns thematisch irgendwo hingeschleudert. Das ist nicht schlecht, das ist gut. Ich habe aber versprochen, dass man ab 0 Uhr hier anrufen kann, um eine Freikarte für die Videoschnipsel zu gewinnen. Insofern müssen wir jetzt das Gespräch beenden. Alles klar, Ich danke euch sehr für euren Anruf. Ich werde auch noch die restliche Stunde hier nur mit Frauen telefonieren. Unglaublich schön, würde ich sagen. Okay, tschüss Anja, tschüss Hexe. Tschüss. Schöne Nacht noch und wir hören jetzt hier erstmal eine Musik und jetzt seid ihr dran. Am Donnerstag, 21 Uhr, Volksbühne, Videoschnipselvortrag, Entzauberung der Welt und anderer Kleinigkeiten. Wer jetzt anruft, hat die Chance, eine Karte zu gewinnen. But you, strange what desire will make foolish people do. I never dreamed that I'd meet somebody like you. I never dreamed I knew somebody like you. Oh, game to play to make me feel this way. What a wicked thing to do, to let me dream of you. What a wicked thing to say, you never felt this way. What a wicked thing to do, to make me dream of you. And I don't wanna fall in love, it's only gonna break your heart. No, I don't wanna fall in love, it's only gonna break your heart with you. Schön war das. Sind noch so 2-3 Karten in der Verlosung. Ihr könnt gerade noch anrufen. In 5 Minuten könnt ihr da wirklich sein lassen. Wir hören uns mal jetzt mit Band des halbautomatischen Anrufbeantworters an. Das ist ja die Ausweichgelegenheit, wenn man hier direkt nicht durchkommt oder jetzt aus, ihr wisst ja, aus geschlechtlicher Diskriminierung nicht zu Wort kommen darf, hat man ja immer noch die Möglichkeit, den halbautomatischen Anrufbeantworter anzurufen. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731-39-32. Das kann man, wie gesagt, auch jetzt machen. Das wird dann alles aufgezeichnet und verdienstvollerweise schneidet David dann eure Ansagen auf dem halbautomatischen Anrufbeantworter, die ja heute wahrscheinlich männlicherseits eher Frustansagen sein werden, zusammen. Und das alles ist dann, wäre dann, eure heutigen Anrufe werden in der nächsten Woche zu hören. Die Anrufe aus der letzten Woche sind heute zu hören und das hört sich dann eben so an. Schlechtesten Sendungen bei Radio Fritz werden ausgelöst durch dummes Geschwafel. Aber die beste Sendung ist immer noch. Na, guck mal, du bist der Beste überhaupt. Deine Sendung könnte ruhig bis früh um 6 Uhr gehen. Die Nachtschichten können richtig langweilig sein. Und du verkürzt die um 3 Stunden. Ich danke dir dafür. Das Band des halbautomatischen Anrufs. Ja, hallo Piep, ich bin's Wolle. Also ich finde es ja dufte, wenn jeden Tag ab der 8. März wäre für den Frauentag. Wieso, was hatten die 1. September zum Beispiel? Das ist zum Beispiel auch ein Tag, das ist ja Antikriegstag. Und da gibt es so komischerweise auch den 14. Februar Valentinstag. Das ist ja auch so ganz komisch. Wieso haben denn die Menschen immer so bestimmte Daten? Ich weiß, dass der 24. Dezember immer Weihnachten ist. Und ich weiß auch, dass der 1. Mai arbeitsfrei ist. Aber ist es nicht schon ein bisschen merkwürdig, dass immer bestimmte Tage wie der 8. März, Frauentag, ich liebe Frauen sowieso. Ich sag mal, was ist denn das für ein Theater, wollte ich dir mitteilen, Kuttner. Also ich blick da ja nicht mehr durch. Kann man nicht versuchen, die Feiertage abzuschaffen? Ich leg jetzt auf. Tschüss. Jawohl, alle Scheiße außer Mutti. Das ethische Verhalten des Menschen ist wirksam auf Mitgefühl, Erziehung und soziale Bindung zu gründen und bedarf keiner religiösen Grundlage. Das soweit das der Ausspruch von Albert Einstein. Ich denke, das meiste Unglück auf dieser Welt kommt nicht durch die Religion, sondern dadurch zustande, dass so viele Menschen, wie der Kritiker selber, einfach nicht ihre Mitmenschen, ihre jeweils eigene Meinung und Weltanschauung zustehen. Jemand, der an Gott glaubt, tut damit erstmal niemandem weh. Im Gegensatz zu jemandem, der eben solche Menschen öffentlich als dumm oder wie auch immer beschimpft. Dass die Religion, in den meisten Fällen die Geschichte, nur als Vorwand missbraucht wurde, irgendwelche anderen Interessen durchzusetzen, sollte jeder vernünftige Mensch nebenbei auch wissen. Und argumentiert man so wie dieser Herr, so müsste die Französische Revolution, die im Verlauf verhältnismäßig weniger Jahre eine ungeheure Anzahl an Toten auf der Guillotine hervorgebracht hat, auch daran gemessen werden. Zunächst mal finde ich das etwas komisch, dass die Hörerin nun glaubte, bei den Hitlerleuten sozial zu sein, von wegen Arbeitsplätze und so. Ja, die haben Arbeitsplätze geschaffen, vor allen Dingen in der Rüstungsindustrie. Mit gedrucktem Papiergeld haben die zum Teil die Aufrüstung gemacht und das Gegenteil von sozial, die Nazis haben zum Zwecke der Aufrüstung den größten Teil der Renten- und Krankenkassengelder ausgeplündert, was wohl das absolute Gegenteil von sozial ist. Und vor allen Dingen muss man sich über eines im Klaren sein, die waren weder national noch sozialistisch. Die richtige Bezeichnung war die, die in der DDR gebraucht wurde, nämlich Hitlerfaschismus. Und insofern kann ich der Hörerin nochmal raten, die sollte sich wirklich intensiver mit der Geschichte befassen. Naja. Also, wer 6 Millionen Menschen systematisch umbringt, ist für mich eigentlich ein bisschen sozial. Das ist genauso sozial, als wenn man ein Kleinkind einen Lolli klaut. Also eine riesige Schweinerei. Also der sollte sich wirklich mal das Geschichtsbuch ein bisschen genauer angucken, bevor er so eine Dinger loslässt. Das ist doch dem neuen Gesetz sozusagen verherrlichend. Bücherverbrennung ist die verherrlichend. Auschwitz ist die verherrlichend. Gaskammern ist das verherrlichend. Wahrscheinlich jetzt immer irgendwie eine Ausdehungssache. Ziemlich bekloppt. Hey, wenn das nicht richtig rüberkam, ich bin gegen Nazis. Ich habe da ein Problem. Die News über Belsch, Walling, 8. März. Ich habe da ein Problem. Die News über den Modedesigner. Die Reichen, die müssen endlich jetzt mehr Steuern zahlen. Versuchen Sie es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Ja, ich wollte nur mal kurz anmerken, dass wenn Frauen Männern einen Gefallen tun, sie aber damit auch immer, also wenn sie es mal tun, auch ganz sicher sind, dass sie davon profitieren, weil Menschen so sind. Eine klasse Ansage, wie überhaupt die historischen und politischen Exkurse auf dem halbautomatischen Anrufbeantworter meiner spezifischen Aufmerksamkeit immer sicher sein können und auch so eine ganz eigene Qualität haben. Die Karten für den Videoschnipselvortrag am Donnerstag sind weg. Ab jetzt ist quasi wieder Quality Time. Frauen, ruft an. Männer, verpisst euch, keiner vermisst euch. Oh, das war halt schnell like und böse gesagt. He's a real tasty geezer. He's grown his hair a bit, but it's smooth, not too long. And he wears a baseball shirt with a number 17 on. He looks great in his big white basketball boots. He's stupid over football and he looks me in the eye when he shoots. Reggae, reggae, reggae. Here comes Johnny Reggae, Reggae, lay on me. Johnny Reggae, Johnny Reggae, Reggae, lay it on me. Piglets waren das? Die. Ah, nein, alle völlig falsch. So, wie gesagt, Quality Time. Wir hier sollen mal unter dieser Nummer bitte praktisch Frauen anrufen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. Und mir dann die Gelegenheit gibt, aufs Schönste euch hier damit zu begrüßen. Guten Tag, meine Damen von der Backenzahnabteilung. Genau. Ansonsten, alle anderen können ja auch hier anrufen. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 731 39 32. Oder sich im Forum bei www.kuttner.de auseinandersetzen und sagen, ja, mehr Frauensendung, nee, weniger Frauensendung, ja, mehr Frauensendung, aber quasi mit besseren, inhaltlich qualifizierteren Beiträgen oder weniger Frauensendung, auch mit besseren, inhaltlich qualifizierten Beiträgen. Das alles kann man im Forum erledigen bei www.kuttner.de. Da gibt es auch eine wunderbare Eintragung von einer sich selbst als Zwangsemanze bezeichnenden jungen Frau, die dann heftige Kritik an der letzten Sendung geübt hat, die jetzt irgendwie nicht runter machen oder relativieren will, sondern da kann man mal reinschauen und sich irgendwie dazu verhalten. So, hallo, wer bist denn du? Taschen Kuttner. Ja, Taschen, hallo, wer ist denn da? Mann, sag mal, hallo. Hi, Tag Kuttner. Hallo. Hier Emma, ne? Hallo, Emma. Taschen, ja. Mensch, sag bloß, hier ist die gelungene Karte für die Videoschnipsel zu gewinnen. Ist es. Sag mal, du hast es aber auch ja. echt raus, du, oder? Du, aber wisst ihr was, und ohne Tricks, ne? Das wollte ich dir auch schon mal lange sagen. Bist du sicher? Ja, man könnte ja mittlerweile vermuten, die arbeitet da mit Tricks, ne? Ja. Was weiß ich, wie man sowas manipulieren kann. Ich nehme mal an, kluge Menschen können sowas, aber ich habe wirklich ein Asbach-Uralt-Telefon und ja, da habe ich also einen magischen Draht. Ich finde das ja auch, ich könnte mir die Karte ja auch kaufen, so teuer ist es ja wirklich nicht, ne? Ja. Aber das geht einfach auch noch um das Spiel dabei. Das ist natürlich der sportliche Ehrgeiz, den man dann als Frau auch entwickelt. Ja, genau. Ist das lustig, aber wisst ihr was, ich war letztes Mal auch schon wieder krank. Also das ist ganz furchtbar mit mir. Ich bin chronisch krank, wisst ihr, mit der Nase, mit dem Schnupfen. Wieso? Naja, Nase, Schnupfen, da gibt's Nee, etwas, was man nicht mehr heilen kann. Also wenn du eine Erkältung hast, dann bist du ja nach ein paar Tagen wieder fit, ne? Bei mir ist das ein Dauerzustand. Ich hatte mal eine Nasenoperation und seitdem funktioniert die nicht mehr. Und da kriegt natürlich alle Trainierblasen, wa? Ist ja nun mal ein Zugang zu Innern. Und dadurch bin ich eben leider öfter mal, falle ich aus. Und was, ist die Nase ist ein Zugang? Was ist denn ein Zugang zu Männern? Die Nase ist ja ein Zugang zu deinem Inneren. Also ach so. Die du einatmest. Die atmest ja die ganze Luft ein, ne? Ja, ja. So, dass du jetzt quasi unter so einer Form von Nasenbehinderung praktisch leidest. Ja, absolut. Du hattest mal vor ewigen Zeiten das Thema Verschlimmbesserung. ich weiß nicht, so was in der Art oder ja. Ähnlich war das Wort. Also wo man eigentlich einen Zustand verbessern wollte, der denn aber durch den Versuch der Verbesserung schlimmer geworden ist. Genau, ganz genau. Und genau das ist mir passiert mit meiner Nase. Ist ganz furchtbar. Also wenn vielleicht wenn vielleicht mal jemand eine abgelegte Nase hat, die er dir gerne zur Verfügung stellen wollte, genau, sollte er sich melden, genau. Oder? Genau. Genau, die von Michael Jackson, Ja. Oh nee. So viel, ne? Oh, die will man ja nicht unbedingt haben, Nase, oder? Man, der hat ja nun ja keine mehr, wie der das macht. Also, naja, der geht ja auch schon mittlerweile mit Schlafanzughosen ins Gericht, das ist ja stimmt. Dann schon. Ja. Da geht das wohl ins Gehirn. Bei mir ist das Gehirn noch nicht so weit betroffen. Ja, der lebt aber auch echt in einer anderen Welt. Naja, klar. War, oder? Ja, das also würde ich meine, aber auch sagen. Mit dem Karussell im Garten. Also wobei Garten ist ja jetzt auch ein bisschen untertrieben bei Michael Jackson. Das ist ja mehr als ein Garten. Der ist ein Park, ja. Ne? Ja. Ein Riesen, ja. Ja, wahrscheinlich ein Riesengeländer. Ja, oder ja, der gehört wahrscheinlich zu den 300 Familien, die am reichsten sind in unserem, auf unserer Welt, nicht? Du denkst 47 und hat irgendwie eine Modelleisenbahn, wobei Modelleisenbahn im Garten und ein Karussell. Naja, aber andererseits... Glaubst du denn das mit den Übergriffen, sexuellen Übergriffen, kannst du dir vorstellen? Vorstellen kann man sich's. Andererseits weißt du auch, wenn einer so viele Geld hat, dann entstehen schon Begehrlichkeiten. Ja, und dann kannst du natürlich immer sagen, der hat mich unsittlich angefasst und ist irgendwie auch schwer zu widerlegen und wahrscheinlich auch schwer zu, also ist irgendwie, kann ich auch nicht einschätzen. Kann ich auch nicht einschätzen. Ja. Aber ich würde eher sagen, direkt auch nein, nicht? Weil ich würde ihn gar nicht für so perfide halten, weil er kann sich ja ausleben, ne? Und vielleicht, und da denke ich, da hat er so einen sexuellen Übergriff gar nicht nötig. Der macht ja auf mich sowieso einen total asexuellen Eindruck. Wahrscheinlich. Also ja, und wenn ich mal so wäre, könnte er wahrscheinlich immer noch 10.000 Dollar hinblättern und irgendwie jetzt sowieso so professionell managen, eben, oder? Ja, genau, also... Naja, gut. Ja. Ach, das sind ja unsere Sorgen, oder? Nein. Nur bis auf die Nase, da können wir irgendwie Und da musste ich auch schon echt, und ich bin dann immer ganz traurig, weil ich dann auch gar nicht weiß, was ich mit der Karte machen soll. Weil ich kenne niemanden. Ach so, du kennst niemanden? Mich hingeben und ich glaube, und da anrufen kann man, habe ich schon versucht, ne? Ja, aber da geht ja niemand mehr ran. Dann, im Zweifelsfall schmeißt die Nase weg und geh trotzdem hin. Oder? Ja, aber. Ja, machst du dir eben auch so Michael Jackson-mäßig so ein Tuch davor binden und dann sieht es irgendwie auch total lässig aus. Ach so, mach doch nichts. Bist du nicht mehr Mittelpunkt und dann. Nee, das ist doof, wa? Damit kann ich leben. Nee. Natürlich, wenn du die Aufmerksamkeit auf dich ziehst, werde ich schon irgendwie überstehen. Ja, das war jedenfalls so eine Verschlimmbesserung. Wollte ich ja noch kurz zu Ende erzählen. Das war wirklich, also absolute Scheiße. Ich verfluche das, aber so blöd ist das eben manchmal. Ich hatte Polypen. Ist nichts Schlimmes, weil Polypen ist einfach nur so ein Gewächs, was da wuchert in der Nase, kann man rausoperieren und dann ist man wieder fit und dann ist die Sache total in Ordnung. Jetzt gab es da so was Neumodisches, dass die Ärzte gesagt haben, wir können was ganz Großartiges machen. Die Polypen können wir durch eine Veränderung wenn wir die Polypenzellen mit rausnehmen, dann wachsen die nicht mehr nach, die Polypen, ne? Und dann wäre ich für den Rest meines Lebens befreit vom Polypen. Und ich denke, na, das ist doch klasse, ne? Klingt super und keine großartigen Nebenrisiken, nix da, ne? Und ich denke, na, wunderbar, ja. Aber was ist jetzt passiert? Jetzt habe ich zwar keine Polypen mehr, wa? Aber ich habe einen chronischen Schnupfen, weil nämlich die normale Funktion gestört ist. Ja. Scheiße, ne? Das ist ein echtes Beispiel für... Aber andererseits jetzt nochmal eine Nachfrage. Chronischer Schnupfen, ist das jetzt wirklich so schlimm? Ja, das ist ja... Echt? Nicht. Ja, von einer Sekunde zur anderen kriege ich einen Schnupfen und dann läuft das unaufhörlich. Also so. Wirklich, das ist von einer blöde, Minute... Ja. Hier so Allergiker kennen das auch. Ja. Die sind auch gebeutelt, ne? Aber die haben es ja Gott sei Dank nur ein paar Monate. Ich habe es ja chronisch, ne? Und da gibt es nur als Hilfe Antibiotika oder eben eine Kortisonspritze. Jetzt habe ich gerade wieder Kortison bekommen, weil alles entzündet ist, ne? Die ganzen Höhlen, die Stirnhöhlen, Nebenhöhlen. Ah, jetzt hoffe ich nicht so in die Details, sonst wird mir gleich ein völlig hier ohnmächtig vom Stuhl. Ja, aber das ist toll, aber ich habe dein Mitgefühl, ja? Ja, Mitgefühl hast du. Super! Aber toll. Nicht zu detailliert, sondern Mitgefühl hast du so im Großen. Ja, danke. Im Großen, im nicht so ganz genau beschriebenen. Also ich bin geplagt in meinem Leben. Okay. Emma, aber dafür gewinnst du wenigstens immer Karten. Ja, aber dafür gewinne ich genau. So mache ich mit dem Leben dann doch noch ganz nett, ne? Okay. Ja, Emma, vielen Dank. Zu Männern wollte ich gar nicht. Ach so, dann sag doch mal schneller. Ja. Abgesehen von dir. Mit dir habe ich das nicht so, ganz so, nee. Aber mit den meisten anderen Männern habe ich das nämlich, dass die meisten Männer mir wirklich absolut fremd sind. Ja, ich kann das nicht anders beschreiben. Also wobei bei fremden Männern ja keine Kunst ist. Ja, naja, aber ich denke ja immer wieder, ich versuche rauszufinden, was da nur ist, ne? So, ja. So. Ist das jetzt das Gehabe? Ist das, weil sie eben so macho-mäßig oder pipapo, diese Rollenverteilung? Und geht's dir denn aber auch so mit Männern, mit denen du dich quasi näher einlässt? Oder, naja, oder kommt's ja nicht so weit? Weil die dir kommt schon... ja nicht so weit, nee. Ja, aber das ist aber auch kein Wunder, wenn die dir fremd sind. Und du kickst ihm auf Distanz an, dann bleiben die natürlich auch fremd. Ja, ist das so. Also da richtig. Muss man schon mal irgendwie ihn auch mal so ranlassen und dann mal kicken, ob der dann immer noch so komisch fremd ist. Oder ob er vielleicht also bloß scheiße ist. Nee, eine gewisse Fremdheit bleibt immer. Oh, also aber eben auch bei Männern, mit denen auf die du dich näher hast, eingelassen? Ja, Versuch macht naja, klug. Das ist die Frage, ja. Ja. Nee, eigentlich, naja. Naja, dann versuch doch mal. Musst ja nicht gleich den größten Idioten nehmen. Naja, ja, aber irgendwie, also mit Frauen ist das irgendwie anders. Für mich. Ich naja, wenn man also mit denen dann immer zu zweit auf die Damentoilette geht und lässt. Nein, oder? Nein, gar nicht mal. Nein, nein. Also auch einen vom Grundsatz, es ist so, wo, nein, nein, warte mal. Nee, Männer, die, das ist irgendwie, sind die anders als ich. Also ja, das als ist aber auch toll. Frau, ne? Ja, also, ne, aber ich meine, andererseits kann ich auch nur sagen, klar sind Frauen auch irgendwie anders als Männer, ja. Aber das schätze ich eigentlich auch an Frauen. Ja, ja, ja, natürlich. Also, das war jetzt auch nicht abwertend gemeint. Ja, ja, ja. Oder so. Nicht direkt abwertend. Nein, ja, aber nein, irgendwie nein. Veranlasst dich diese Fremdheit ja dann doch, die auf Distanz zu halten, offensichtlich. Ja, das liegt aber nun an meiner Familiengeschichte. Ich hatte einen scheiß Alten. Und ach so. Der hat mich negativ geprägt. Also, ja. Das ist dann auch so was, weißt du, wo also ein säuferschlagender Vater prägt die Männerwelt, wenn du jetzt schon von Kind auf an nichts anderes ja. Kennengelernt hast. Da will ich mal sagen, da bin ich vorbelastet. Ja, ja, das verstehe ist ich logisch, schon. Ist logisch, ja. Ist verständlich. Ne? Aber trotzdem bist aber du ja jetzt irgendwie dann doch eine erwachsene Frau, dass man denken könnte, ja, also ja, dann natürlich. Gib doch wenigstens dem einen oder anderen ja, oder vielleicht ja. Dreien irgendwie mal eine Chance. Ja, doch, doch, doch. Doch, so ist es auch nicht wirklich zu verstehen. Aber trotzdem bleibt als Wesen, ja. Als Wesen bleibt er mir fremd. Und das irritiert dich oder findest du doof? Schon, weil ich ja denke, er ist Mensch, also so eine Rasse. Ne? So. Ja. Aber ist nicht wirklich so, kann ich nicht... Na Mensch, Mensch, sind ja alle Menschen, aber trotzdem ja, ja. Sind Männer und Frauen, gibt es irgendwie doch Unterschiede, von denen ich auch denke, dass man die festhalten sollte und dass sie ja. Auch toll sind, dass die Unterschiede ja, da nee, sind. Ja, nee, sie sind ja auch wirklich da, Natur, sie sind schon wirklich da. Ne? Und deswegen gibt es auch diese Gleichheit... denke ich nicht, auch wenn das jetzt mit der Erziehung und man ja. Wird ja viel geforscht, nicht mit ja. Darüber. Nee, ich meine, Gleichheit ist ja schön und Gleichheit vom Gesetz und Gleichheit in der Bezahlung und Gleichheit in den Berufschancen ja. Und was, aber das ist ja, ja. Irgendwie alles wichtig. Ist wunderbar. Aber dann gibt es irgendwie auch tolle Ungleichheiten. Ja, die wäre zum Beispiel. Naja, dass Frauen so nett sind zum Beispiel. Ja, aber du bist zum Beispiel auch sehr nett und du bist ja ein Mann. Ja, also, aber eben. Guck mal an, ne? Naja, aber eben auf so eine großfressige Art und Weise nett. Und dann gibt es aber eben auch andere Frauen, dass die dann auf so stillere Art und Weise ganz nett. Naja, gibt. Mensch, jetzt soll ich dir jetzt die naja, Unterschiede zwischen Mann und Frau erklären. Ja, ja. Also, nee. das ist halt so ein inneres Gefühl, aber es ist jetzt wirklich nicht negativ gemeint ja. Mit dem Fremd. Das ist eher wie so, ich gucke halt ein anderes Wesen an und bei einer Frau ist das, die sehe ich. Ja, aber da musst du eben anders forschend rangehen. Da gibt es ja gewissermaßen diese mit dem Fernrohr gucken und dann bleibt es natürlich fremd und dann ist die Form von teilnehmender Beobachtung, in der man sich gewissermaßen ins Getümmel rinstürzt, ja, dass man erforschen will. Du, gestern beim HNO, ne, da saß auch ein netter junger Mann drin und ich kam rein ins Wartezimmer und wir waren beide irgendwie krank, ne? Und trotzdem, es war aus dem Nichts heraus, hatten wir eine Sympathie füreinander. Naja, genau, toll. Vielleicht werdet jemand. Schau aus, ja. Vielleicht also, werdet jemand gewesen, mit dem man ja. Hätte gemeinsam Nasentropfen sich geben können, oder? Genau. Ja, und was hast du gemacht? Hast du gedacht, ach ja. Nee, Männer sind ja grundsätzlich eher nein, fremd? Nein, nein, nein, nein, und? Bin ich nicht drauf, Kuttner. Nein, nein, nein, nein, nein. Sondern was? Nein, ich hab gekickt und er hat auch gekickt und. Ja, hättest du da mal Tag gesagt? Hättest du gesagt, Tag, naja, ich bin wir Emma. Ja, wir haben auch uns so begrüßt und haben auch ein bisschen. Ja, so hättest lachen. Du gesagt, wir du. Haben so ja gemeinsam gelacht, aber. Naja, und hättest du gesagt, Mensch, Donnerstag, da habe ich eine tolle Idee, ja, komm da einfach mal ja, mit, oder? Genau, ja, genau. Ja, naja, so muss man es aber machen. Da willst du, da willst du. Ja, und so war nett und sah schau aus und bleibt dir aber fremd. Und ja, jetzt kannst ja. Du nur hoffen, dass der nächste Nasentermin mit dem wieder zusammenfällt. Ja, genau. Ja, na, oder du fragst die Schwester, wer der Typ eigentlich war, ja, und ob sie dir nicht mal auch unter Verletzung des ärztlichen Schweigepflicht dir mal seine Telefonnummer geben könnte. Ja. Oder wenigstens deine hinterlassen. Ja, weil das passiert mir so selten, dass mir einer so, klar, so, man macht so spontan gefällt, weißt du. Ja. Vielleicht habe ich da auch einen vielleicht bin ich aber auch ein bisschen knitterig. Nee, aber einfach versuchen. Ich meine, vielleicht ist es. Ja, aber vielleicht ist es dann trotzdem ein Idiot. Aber immerhin versuchen erstmal. Ja. Mal kicken. Vielleicht ist er nett, vielleicht ist er klopft es mal vorher Typen nicht. Typen sind trotzdem irgendwie aus dem Bauch raus. Ich kann jetzt wirklich nicht noch, ich habe das intellektuell überhaupt noch nicht erklären können. Ja. Aber aus dem Bauch raus sind eben irgendwie andere Wesen. Was? So. Stimmt. Ist so. Aber es ist nett, mit dir zu quatschen. Also, das ist okay. Okay. Also, aber trotzdem. Naja. Okay, Emma, vielen Dank für deinen Anruf. Ja, ich danke dir auch fürs Gespräch. Gut. Ja? Tschüss. Ciao. Tomo pono tula oi apo hati ti ti ti tomo ta poli olu o nane koma iho e o e te ku e na oi to i ke i ta me nu i a halala ua nei Tomo pono tula oi apo hati ti ti tomo ta poli olu o nane Come on, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, Ma iho e e, ko e te tu e na o e, to I te I te me anu I ahalala wane. Tama pono tula oi, apa hata te kuti tomo I te poli o luona mea. Upahi aha paha, ke noe noe mai nei, to ike I te mea nui, ahalala ua nei. Tomo pono tula oi, apo hati ti tuti tomo, ta poli olu o nanea, aina mai ta puana, ke noe noe mai nei, to ike I ta mea nui, ahalala ua nei, aina mai ka puana, ke noe noe mai nei. The Tapper Dance war das von Webley Edwards. Wenn Fritz in Oranienburg, dann 102,6. Fritz Info. Um 0.32 Uhr das Wetter. Nachts kann es gebietsweise noch etwas Regen geben. Ansonsten ist es weitgehend trocken. Die Temperaturen sinken auf bis 4 Grad. Morgen ist es teilweise heiter bis wolkig. Die Temperaturen klettern auf warme 12 bis 16 Grad. Und jetzt die Meldung mit Kerstin Schopp. Mit einer Grundsatzrede hat Bundespräsident Köhler den Erfolgsdruck auf den Reformgipfel am Donnerstag erhöht. Er forderte von Regierung und Opposition, alles zu tun, um Arbeitsplätze zu schaffen. Die Union reagierte positiv auf die Rede. Zurückhaltung gab es dagegen bei SPD und Grünen. Kritik kam von den Gewerkschaften. In Jerusalem hat Israels Präsident Katzav ein neues Holocaust-Museum eingeweiht. Vor Staatsgästen aus aller Welt nannte er die Gedenkstätte ein Warnsignal an die ganze Menschheit. Sie solle sicherstellen, dass niemand die Erinnerung an 6 Millionen ermordete Juden auslöschen könne.

with importance il m'a façon d'apprendre. Moi bon et je prends le portail parfois. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. De toute façon il n'a pouvé en plus s'en sortir. La seule solution c'était les a suivis en enfer. Prendre son mot par haut et bonne épate. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Zeit haben wir in der letzten Woche noch im Original gehört von Serge Gainsbourg und Brigitte Bardot, hier in der Coverversion von Wayne Horwitz und Robin Holcomb. Oh, yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, meine Damen von der Backenzahnabteilung, 20 Minuten haben wir noch uns hier zu unterhalten. Die Telefonnummer habe ich eben durchgesagt. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Oh, drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Richtig schöne Frauensendung machen wir heute hier mal, auch wenn jetzt möglicherweise der eine oder andere junge Mann vor total frustriert vor seinem Radiogerät oder vor seinem Telefon sitzt. Hallo, wer bist denn du? Ah, klingt ja auch nicht so weiblich. Hallo, wer ist denn da? Hallo, Boah. Hier ist Corinna. Hallo, Corinna. Aus Schöneberg. Aus Schöneberg im Monat Mai. Wollen wir noch eine andere junge Dame dazu nehmen, wenn es eine andere junge Dame ja, ist? Ja, wenn sie jünger ist als ich. Hallo, wie alt bist du? Ich bin 42. 42. Ah, oh, siehst du, genau das ist es. Darum hast du doch Männer, oder? Ja. Nachts um 20 vor 1, Arschnase. Hallo, wer ist denn da? Kottner und die Frauen. Ach, wir lassen es sein, oder? Ja, wir lassen es sein. Sag mal, die Mädels sind jetzt irgendwie alle im Bette wahrscheinlich, oder? Du, ich wollte dir mal ein Kompliment ganz kurz machen, dass du wirklich mal fertig gekriegt hast, Tamara zu spielen. Naja, das ist doch mal schön, oder? Ja, die alte Schönebergerin wünscht sich Tamara Danz. Und die hat sich das doch immer, die hat sich doch aufgeregt damals. Die wollten ihr das Lied verbieten, was du gespielt hast, weißt du das? Nee, ach so, im Osten. Ja. Naja, im Osten, klar. Weißt du, wegen welcher Zeile? Wegen der kleinen Titten, nehme ich mal an. Wegen der schlaffen Titten. Wegen genau. Der schlaffen Titten, genau. Ja. Die haben es doch in einer aufstrebenden Gesellschaft wie dem DDR-Sozialismus natürlich nicht. Schlaffe Titten, ja. Da war das stramm. Strecke, genau. Da war doch irgendwie alles stramm. Und ja, zur Not wurde mit Rotlicht bestrahlt, oder? Du, sag mal, Kunde, ich wollte dich mal fragen. Ja, frag mal. Weißt du, ich habe ja eine Tochter auch und so. Ja, und ich frage mich immer, aber hat Erziehung überhaupt einen Sinn? Weißt du? Oder sind das die Gene? Kann man was ausrichten? Ja, aber man muss bloß wissen, wie man es macht. Und in aller Regel macht man es falsch. Aber Erziehung kann schon was ausrichten, würde ich sagen. Ja? Ja. Man muss bloß, glaube ich, total tricky sein. Unbewusst. Ja, wahrscheinlich erzieht man unbewusst mehr, als man bewusst erzieht. Überleg dir mal, du bist ja auch eine Tochter. Du hast ja nicht nur eine Tochter, sondern du bist ja auch eine Tochter. Ich bin auch eine Tochter, ja. Ja, und jetzt muss man überlegen, wie das aus dir geworden ist, was du jetzt bist und welcher Anteil die bewussten Erziehungsentscheidungen deiner Eltern dabei hatten. Ja. Ja, richtig. Was die wollten, was du werdest, ja, wirst und was du geworden bist. Eine ganz andere Zeit, um Gottes Willen. Naja, unabhängig von der Zeit. Ja, ich möchte nie so viel arbeiten wie meine Mutter und meine Tochter sagt es wahrscheinlich, oh. Und naja, siehst du, genau das ist es. Also insofern, ich glaube, das Beste ist immer, sich zurückzuversetzen und überlegen, wie scheiße man selber als mit 14 war. Ja, ich weiß es nicht. Ich bin wahnsinnig geworden bei meiner Tochter, meine Mutter glaube ich auch, aber wir haben es glaube ich immer mehr versucht, uns anzupassen. Naja, red dir das jetzt nicht schön. Das Hauptproblem so insgesamt bei den Mädchen heute auch noch ist immer diese Gratwanderung. Wann ist man Schlampe? Wann genießt man? Wann kann man das überhaupt genießen? Wird man gleich verurteilt, wenn man irgendwie, was weiß ich, sagen wir jetzt mal eine normale 16-Jährige, die vielleicht schon mal 10 Freunde hatte, um Gottes Willen, das ist eine ganz schlimme. Ja. Dann versuchen wir doch mal, ich gebe nochmal die Telefonnummer durch, vielleicht jetzt so eine quasi Zielgruppe, über die du gerade redest, hier nochmal ins Gespräch zu bringen, die wir dann mal ordentlich die Meinung geigen können, was die Erziehung von Müttern ausrichten kann. Das hier die Telefonnummer. Ich rufe die Telefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. So, jetzt wollen wir hoffen, dass hier ein junges Mädel anruft, was nicht versteht, dass ihre Eltern sie nicht verstehen. Hallo, wer bist denn du? Nee, das ist kein junges Mädel. Hallo? Hallo? Ja, das ist auch falsch. Hallo? Ja, hallo? Ach, Mann, sag mal, die Mädels ist ja letzte doch ein bisschen reduziert. Naja, ist okay, ein Wunder, müssen früh raus, sind ehrgeiziger als junge Männer. Insofern kann ich dir jetzt aber darauf im Grunde auch keine Antwort geben. Ja, nee, so richtig Antwort oder so, ne? Ja. Aber eigentlich, wie vermittelt man den Mädchen Selbstbewusstsein, dass sie so offen und neugierig bleiben und auch nur relativ ungebremst, sag ich jetzt mal, weißt du? Ja, aber Neugier, Spontanität, Offenheit kann man irgendwie, glaube ich, nicht so direkt beibringen. Ja, aber kann man nur selber sein und irgendwie in einer Art und Weise, dass andere denken, oh, das ist ja irgendwie lässig. Gut. Das ist die schwierige Herausforderung. Ist keine Antwort auf deine Frage, das ist aber die eigentliche Herausforderung. Ich möchte sagen, meine Meinung ist, alles ausleben, unbedingt. Zum Beispiel jetzt, du sagst, du hast vorhin... Was waren jetzt aber mit der Schlampe und den 10 Freunden? Ja, ich sage jetzt zum Beispiel, mein Vater hat gesagt, oder was, ich habe damals früher immer alles verboten gekriegt. Ja. Du vielleicht auch, ich weiß es nicht. Oder hast einfach das gemacht, obwohl du es verboten gekriegt hast. Und der hat immer, du kannst noch so viel tanzen gehen oder so. Das war damals dann nicht mehr. Hat man einen festen Freund gehabt und dann war aus. Ja, und du hattest einen festen Freund und dann war aus? Ja, und dann ganz schnell Kind gekriegt und so, was ja heute auch schon so ist. Also innerhalb von ganz kurzer Zeit war das damals vorbei. Und es stimmt überhaupt nicht, dass man noch so viel kann. Die Jugend ist wirklich relativ kurz. Heute vielleicht ein bisschen länger, wenn man jetzt Student ist oder so, wenn man jetzt das Glück hat. Aber sagen wir, die Jugend. Irgendwie andererseits kannst du doch immer noch machen, was du willst. Du kannst, wenn du willst, tanzen gehen oder irgendwie 10 Freunde im halben Jahr haben. Ja, das sind ja Wunschträume. Letztendlich in der Praxis willst du hingehen. Ich meine, okay, du bist jetzt vielleicht ein bisschen privilegiert oder gehst in deine Theaterkneipe, keine Ahnung. Ich bin jetzt einfach... Aber du kannst dich auch nicht vergleichen. Ich habe keine Lust mehr wegzunehmen. Du kannst es doch selber machen. Also da hältst du ja noch irgendwie Leben, wo irgendwie Erwachsene Menschen rumhampeln. Aber trotzdem wünsche ich halt, dass... Oder ich würde es jetzt halt so... Nee, ich wollte bloß deinen Bedauern. Ein bisschen auszuleben und sich da nicht zu früh festzulegen. Ja, aber ich will nur irgendeinen Frustriertsein gegenhalten. Du kannst ja immer noch alles ausleben. Genau. Also ich meine, es gibt nur Studiert, außer man tut es. Du musst es nur irgendwie machen. Genau. Und das ist ja wahrscheinlich jetzt für deine Tochter unter Umständen auch nicht leichter, jetzt sich auszuleben. Und wenn dann noch eine Mutter mit einer irgendwie Zaunlatte im Hintergrund steht und sagt, leb dich aus. Das ist auch schlimm, ne? Ja, natürlich, nervt auch komplett. Verbiet ihr lieber was und dann kannst du irgendwie selber Scheiße machen. Aber wenn du jetzt sagst, mach Scheiße, mein Kind. Ja, nee, aber gerade weil du das Thema ordentlich. Mädchen hast und Mädchen denken ja immer und sie müssten jetzt und das und Ja, aber offensichtlich ist ja Frauen nie anders, oder? Ja. Ja, genau. Ja, leb dich aus. Ja, du sag mal, ich habe noch einen Wunsch. Du wirst mich jetzt... und zwar, du hast ja Tamara gespielt, ne? Tamara Danz von Teddy. Ja. Vielleicht findest du noch Flieg. Wen? Den Titel, F-L-I-E-G, Flieg. Na gut. Ich freue mich jedenfalls. Ich werde am Donnerstag zu diesen Videoschnipseln hier gehen. Na, das freut mich doch nur wieder. Ach, Reich. Ja. Um 21 Uhr. Das ist immer im großen Saal, ja? Ja, ja, genau. An der Volksbühne. Genau. Ja, am Rosa Luxemburg. Ja, genau. Ich werde es finden. Am Donnerstagabend zum U-Bahnhof Rosa Luxemburg Platz. Okay, ist nicht so schwer zu finden. Und dann geht man am besten. Bei den Vaganten oder nee, was war denn das? Egal wie. Aber dann musste eben vorne, genau, musste vorne rennen im Haupteingang. Ja, okay. Okay. Ende. Vielen Dank für den Anruf. Okay, tschüss. So, dann würde ich mal sagen, spielt noch jede Musik und dann kommen wir nochmal die gute Nachtrunde. Das, jeder sagt jedem Tschüss und wünscht ihnen was Schönes und freut sich, dass es wieder ein erfolgreicher Abend war und sagt, Mann, Kinder, ein bisschen Spaß muss sein. Da da da di, da di, da da da. So, irgendwie jetzt gewissermaßen auf dem Level. Das machen wir dann noch gemeinsam quasi. Was hören wir jetzt? Na, werden wir mal sehen, was wir hören. Ah, ich weiß schon, was wir jetzt hören. Von Hail, Sicko God. Echt ein toller Song. Hail mit Sicko God war das. Die Sendung schleicht sich so an so einen Punkt, wo man sagen könnte, ist eher Ende. Jetzt haben wir die Wahl, X da, X Tschüss, oder wollen wir uns alle ein bisschen gegenseitig Tschüssikowski sagen? Dann muss man mal die Telefonnummer hier holen. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Tschüssi. Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. So, hallo, ja. Na dann wollen wir doch mal schön Tschüss sagen, oder? Ja, genau. Nee, ich will es nochmal ganz kurz. Ja. Du, ich will nur ganz kurz sagen, gerade im ersten läuft ein ganz schauer Film und zwar heißt der Talk Radio. Ich weiß nicht, ob du den kennst? Naja, ich kenne den. Du kennst den, ja. Ne? Kennst den auch, klasse. Aus also, der Sendung, aus dem Film ist die Sendung hier entstanden. Die wollte nämlich... Ja, die wollte deswegen Kehler machen, weil der Moderator am Ende erschossen wird. Genau, Kuttner. Ja, und dann haben sie gesagt, Kuttner, mach du das. Scheiße. Genau. Na, ich schaue mir den Film nicht an. Nehmt euch kein Beispiel an, den soll sich bitte Kinder weiter anschauen. Naja. Ist schon klasse, oder? Genau. Ja. Okay. Ja, das Emma, tschüss. Schöne Nacht, schöne Woche. Hallo, tschüss. Tschüss. Tag. Kick an jetzt, die jungen Kerle, hallo. Arschnasse. Ah, hallo, hallo. Ach Mensch, ich wollte nur Tschüss sagen, da muss man doch nicht auflegen, oder? Hey. Genau, hallo, tschüss. Gute Nacht, tschüss. Ah, ja, ja, scheint aber echt totale Bedrohung zu sein, dass jemand schwul sein könnte. Oder der ist schwul, ich habe so Angst, hallo. Tschüss. Oh Mann, zu schnell gewesen, tschüss. Tschüss, gute Nacht. Gute Nacht, tschüss, gute Nacht. Moll. Genau, schlaf schön, hallo, tschüss. Hallo, ich habe kurz noch eine Frage, kannst du mal nochmal vielleicht irgendwann mal die allererste Sendung von dir spielen? Die allererste Sendung? Ja. Eieiei. Ei, ei. Ja, vielleicht mal möglich, wenn du mal irgendwie nicht da bist. Die war keine Freude. Naja, wenn ich, man muss ich mir echt nochmal überlegen. Muss ich mir echt nochmal überlegen. Download anbieten. Horrido, horrido. Ja, das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Das wäre echt cool. Ja gut, okay, tschüss. Okay, tschüss. Hallo, tschüss. Elvis Pelvis lebt. Genau, tschüss. Auch jetzt die ganzen Kerle. Tschüss, aber wäre doch irgendwie weibliche gute Nacht eigentlich auch ganz schön. Tschüss. Ah oh ja, die können sie nicht einnehmen. Hallo, tschüss. Ja, ja, schon zu langsam gewesen. Tschüss. So, Kinder, damit machen wir jetzt echt Schluss. Ach, die Ede, Mann, die The Shacks müssen eigentlich neu gespielt werden. Dauert nur 2 Minuten. Tschüss, Baby. Ciao. Ja, tschüss, Herzchen. Tschüss. Tschüss, mein Sonnenschein. Schatzstürmer. Genau. Hier sind nochmal The Shacks und dann ist es echt... Over. Wir sehen uns vielleicht am Donnerstag in der Volksbühne, 21 Uhr und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Dann ist wieder nochmal, Mädels, könnt ihr euch mal Gedanken machen. Dann ist nochmal, dachte ich, nochmal Female Voices, nochmal eine Frauensendung und dann können wir wohl langsam aufhören, weil dann möglicherweise Frauen einerseits die technische Fertigkeit hier nachts anzurufen gelernt haben und gleichzeitig auch Mut gefasst haben und gemerkt haben, dass man ja anrufen kann und dass man, auch wenn's fremd ist, der Mann, aber sich trotzdem mit den unterhalten kann. Okay, tschüss. The Shags. Ach, die sind so toll. Echt volle, dicke Beine, tolle Girly Band. I'm so happy when you're near, I'm so sad when you're away. I've been happy almost every day, now that you're here to stay. But when you have to leave, then I'll die. But now time runs away, and I must hurry to say farewell to all of you. I want to thank you for listening to me, and if I may hope that I have brought to you any entertainment or joy, it will make me very happy. Good night. Geflogen mit manchem Blumenstrauß. 1 Uhr und eine Minute. Night Flight. Bis 4 Uhr heute mit Elektronik, präsentiert von Frauke Niemeyer-Tach.